Und Aufnahme gestartet. Damit einen wunderschönen guten Abend am 15. Juni, einen Tag nach der Marina in Kassel. Ich bin dementsprechend noch ein bisschen übermüdet. Aber alle wieder da zur Vorstandssitzung, zumindest die, die mit waren, interessanterweise. Gut, wir kommen zum ersten Punkt der Abnahme des letzten Protokolls. Ich habe es gerade nicht offen. Hätte ich mal machen sollen in der Zeit, die wir jetzt gerade gewartet haben. Gibt es von eurer Seite irgendwelche offenen Punkte, während ich nochmal nachgucke? Nö. Nö. Ich wollte mich eigentlich enthalten, aber bei dreien ist es doof. Jo, leider. Aber warst ja nicht da zuletzt, ne? Ja. Wir hatten die Unterstützung von Julias Kampagne da nochmal beschlossen. Das sollte dementsprechend passen. Ja, ansonsten gab es nichts. Die Kampagnenunterstützung lief soweit. Ich kann mit Freude vermelden, dass die File-Sharing-Börse, die sie da verlinkt hat, irgendwie inzwischen über 80% des Traffics auf ihrer CopyOne-Seite macht und dass hoffentlich ganz viele Menschen ihre EU-Abgeordneten da angerufen haben. Wollen wir's hoffen. Gut, damit kommen wir zur Abstimmung. Ich bin ebenfalls für die Annahme des letzten Protokolls. Marcel war bereits dafür. Marc? Dafür. Danke. Und damit Protokoll abgenommen. Sehr schön. Wir haben es 21:34 Uhr und wir kommen damit zu den Berichten. So, ich fange kurz an. Also Marina Kassel direkt am Wochenende, davor irgendwann mal Aufstellungsversammlung in Sachsen-Anhalt. Kann aber wohl sein, dass das schon vor der letzten Sitzung war, weiß ich nicht mehr. Dann hatten wir dieses Vogelfutter-Ding, das hat ganz wenig Zeit so in Anspruch genommen. Ich war auf jeden Fall bei der Wahlparty in Meißen da, auch wenn das Ergebnis nie ganz so gut war. Hab noch ein bisschen Wahlkampf davor gemacht gehabt und unseren Blog mal wieder ein bisschen stärker belebt. Sonstige Pressearbeit habe ich das hier mal genannt. OTR ist natürlich auch, aber das gehört halt immer dazu. Gut, damit dann Übergabe direkt an Marc. Ja, ich habe relativ viel Zeit mit Vogelfutter verbracht, unter anderem auch einiges der Zeit auf der Marina selber. War heute auch bei der Polizei, ja, habe ein paar Mails zu dem Thema geschickt. Also das nimmt tatsächlich noch so ein bisschen Arbeit oder bringt ein bisschen Arbeit mit. Dann halt die Marina selber, die ich wieder sehr begrüßenswert fand, habe sehr viele Gespräche geführt. Daraus werden sich auch einige Änderungen ergeben für uns. Also ich habe zum BPT endlich mal sprechen können mit Michael Ebner und mit Boris. Werde da auch wahrscheinlich ein bisschen mehr machen, als ich das ursprünglich vorhatte, aus der Not heraus, dass halt andere Leute einfach nicht mehr da sind und ich Boris nicht alleine da hängen lassen will. Und habe einige Absprachen mit anderen Landesverbänden und auch Boris getroffen, was unsere Landes-IT betrifft. Und dann ja zwischendurch ab und zu mal im OTRS rumgefuhrwerkt und Mails beantwortet. Gut, sehr schön. Damit kommen wir zum nächsten Anruf, der leider noch nie da ist. Deswegen lese ich mal kurz vor. Letzte LAFO-Sitzung, dann dazu ein oder zwei Schatzi-Mumbles, also mindestens eins. Mails OTS, klar, hat er seine eigene Queue. Es läuft die Mahnwelle mit entsprechenden Rückläufern in alle möglichen Richtungen. Und Anruf war so lieb in den letzten Wochen, Aufgaben aufzufangen, die wir anderen nie wahrnehmen konnten, weil wir halt privat ein bisschen involviert werden. Dafür nochmal besten Dank, Anro, dass du die CRM-Einträge da berichtigt hast, die da aufliefen, vor allen Dingen in Form von Rückläufen von Briefen. Gut, Flo ist heute im Bett, war letztens auch schon nie da. Ja, ich glaube, der Stern, der dort steht, passt erstmal soweit und deswegen übergebe ich mal direkt an Marcel. Ja, steht im Prinzip eigentlich alles drin. Wir haben hier in Dresden halt wieder mit Wahlkampf zu tun. Erstmal war die Wahlparty. Stange hat ja, ja halt im Prinzip gewonnen, in Anführungszeichen. Geht's in den zweiten Wahlgang. Dadurch halt jetzt natürlich wieder 4 Wochen Wahlkampf, neue Strategie, neue Plakate, neue Flyer. Dann habe ich ein paar Mails gemacht. Mehr Mails als OTRS halt, die halt so im Prinzip privat an mich ging, auch im Zuge der Cannabis-Kampagne, die ich auch halt mit Michmut zusammen auch ein bisschen begleitet habe. Dann habe ich mehrere Dinge im Bereich halt Blog und Social Media gemacht. War ab und zu meiner LGS die Planung für den BRN beginnen. Das ist ja von Freitag bis Sonntag, von früh bis spät nonstop. Dann war halt natürlich der CSD, das waren auch 3 Tage von früh bis spät, komplett dort verbracht, war bei der Vorstandssitzung des KV Dresdens und auf der besagten Marina Kassel, wie meine beiden Vorstandskollegen auch, ja. So, sehr schön. Gut. Danke nochmal für die Zusammenfassung deiner Tätigkeit. Und wir kommen zum nächsten, dem Aufgabentracking. Bei mir nach wie vor ganz oben, ganz offen die Lösung der kommissarischen Mitglieder aus verwaisten Verbänden, von denen es ja gar nicht mehr so viele gibt, aber ja, sehe ich derzeit auch erstmal keinen Punkt, wie wir das in den nächsten 2 Wochen lösen könnten. Dafür ist es einfach zu viel Input. Freifunkserver leider auch noch nie freigegeben, habe ich ihm Stefano erzählt, war ein bisschen traurig drüber, aber kann man nie ändern. Bericht Bundespressetreffen war das letzte Mal nicht schon fertig. Habt ihr ja die groben Ergebnisse eventuell auch schon mitgekriegt. Also es gibt halt ein neues Team, was das jetzt halt macht, was halt sehr begrenzt ist und da professionell arbeiten will. Und laut Aussage Post sind die aktuellen Karten angeblich noch gültig der Postcard. Ich kann euch alle nur bitten, das nochmal zu prüfen. In der LGS liegen ansonsten 2 neue Karten. Wir können auch jederzeit weitere Karten bekommen. Wer eine möchte, soll sich laut Angabe Post melden. Oh, Margaret hingeschrieben, ist Postcard noch gültig? Nein, damit die Post hatte dann also Unrecht und ich sollte dann das mal ändern in Postcard für Chemnitz bestellen, oder? Könntest du gerne machen. Die, von der ich rede, ist allerdings eine aus 2010 und nein, sie ist nicht mehr gültig. Ah, ich bestelle euch einfach eine. Also es ist relativ unkompliziert und ihr kriegt die dann auf eure Adresse zugeschickt und was ihr halt an Post habt, dann dementsprechend über den LV mit abwickeln. Dadurch sind ja die Geschäftsstellenbudgets da. Nein. Gut, bei dir ebenfalls erledigt. Postkarten, ja, schade. Wer wird entschädigt, hat sie gesagt, na, sogar fast voll. Gab es ja diese blöde Geschichte, dass die Postkarten von Julia dann wegen Fehllieferungen und dann irgendwo fremd abgegeben, leider nie ankam, ist halt dann nie wirklich jemand dran schuld, außer dem Postunternehmen, das da nie wirklich drauf geschrieben hat, wo das Ding lag. Entschädigung, hat sie gesagt, wirklich fast voll, ne? Ja, wenn nicht sogar voll. Ich habe die Beträge jetzt gerade nicht im Kopf, aber es hat irgendwie unter 300 gekostet und kriegen 100, 260 ein paar. Das dürfte fast deckungsgleich sein, denke ich. Gut, also da kein großer Verlust für uns. Also kein großer Aufwand da weiterzumachen. Inventarlisten, BPT-Orga wird dann sicherlich an Gewichtung bei dir gewinnen, oder? Nicht wirklich. Das ist was, was die Verwaltung braucht wegen Wirtschaftsprüfung, aber nichts, was wir für ein BPD brauchen. Aber ich Okay. habe die auch auf dem Rechner, also was ich mal rausschicken kann. Ich muss halt die Switches nochmal zählen und dann kann das auch raus. Was ich halt nicht inventarisiert habe, und das hatte ich aber auch am Wochenende auf der Marina besprochen mit dem Bundesvorstand, ist halt so, das sind so Kisten mit Kleinkram, wo ganz viele unterschiedliche Sachen drin sind, von Büromaterialien über Techniksachen, Adapter und so ein Kram. Und die sind halt nicht ausgezählt und inventarisiert, aber das dürfte auch recht egal sein. Bei dir ist irgendwie weg der Umzug der Server. Ist das erledigt? Nein, deswegen stehen die anderen beiden Punkte da. Erinnere dich an die Rückfahrt im Auto, was ich da erzählt habe. Ich sage es auch gerne nachher nochmal. Es wird so nicht passieren, es wird anders passieren. Wir werden es an die Bundes-IT abgeben, die Webseite und die Mail. Okay, das war mir jetzt noch nie so klar, dass das OD. Aber klar, es betrifft dann ja halt auch die Kreisverbände mit. Das ist ein bisschen blöd, weil ja Görlitz und Dresden derzeit gar keine Instanzen haben, richtig, Marcel? Dresden hat eine, die läuft immer noch beim Marc Andrus Hohm. Der hatte mit mir Okay, für. halt. Okay, das Problem ist halt Warte die. mal, Marcel. Der hatte mir. Ich hatte mit Marc Andrus einen Termin vereinbart für kommenden Samstag. Der hätte eh nicht hingehauen, weil ich wahrscheinlich arbeiten muss. Weil wir Wartungswochenende haben und ich mich da nicht ganz rausmogeln kann. Im Moment läuft es immer noch bei Marc Andrus und dann wird sich's halt nochmal um 1, 2 Wochen verzögern. Also das ist ein Punkt, hat Boris gesagt, das kriegen wir definitiv innerhalb von wenigen Wochen hin, den Kram zu übernehmen. Deswegen würde ich da jetzt mal quasi sofort aktiv werden. E-Mail braucht ein klein wenig länger. Das könnten vielleicht 6, 8 Wochen werden. Es kommt auch ein bisschen drauf an, wie lange die anderen, die krank sind, sind mehrere Leute bei der Bundes-IT krank, wieder brauchen, um auf den Damm zu kommen, wie fit Loki ist und wie viel Zeit er hat. Und dann wird es genauso seinen Gang gehen. Ich habe halt nur eins festgestellt. Im Moment bin ich der Einzelkämpfer. Moritz sollte mir ja helfen. Moritz ist aber gesundheitlich auch angeschlagen. Und so ganz alleine wird es dann schwierig. Insofern macht es tatsächlich mehr Sinn, die Grundinfrastruktur an den Bund abzugeben. Und Boris hat mir halt zugesichert, dass wir dort genauso zugreifen können, wie wenn das auf unseren Servern läuft. Für uns als Leute, die dort Inhalte einstellen oder das benutzen, macht das also wenig Unterschied. Und ich muss es aber nicht mehr betreuen. Also ich muss nicht Patches für die Server einpflegen oder sonst was. Und das finde ich für dieses ganz okay. Und dann kann ich mich in Ruhe um den Rest, sowas wie SMV-Aufbau und Line-Survey und so ein Kram kümmern. Gut, ehe die Frage jemand anders stellt, wie viel Entschädigung zahlt uns der Bund, falls irgendwelche Leute auf die Idee kommen sollten, Streik mit Abschalten zu verwechseln, weil ich wäre bei einigen Kreisverbänden das Problem haben, dass die das aus dem Grund eventuell nie wollen. Dann haben Sie Pech. Es wird keinen Orga-Streik mehr geben. Boris ist Angestellter, der kann eh nicht streiken so einfach. Und Thomas und ich werden es sicher nicht nochmal tun. Und es ist ehrlich, es ist eine wichtige Frage. Was ehrlich? Also Ich die sagte, Frage. ich finde es eine dämliche Frage. Ich finde es berechtigt, weil es dann doch manche Menschen tief im Mark getroffen hat und die immer noch da durchgerüttelt sind. Aber egal, wollen wir uns hier an der Stelle darüber nicht streiten. Also Übergabe an Bundes-IT, das relativ zeitnah. Marcel, bei dir im KV, das ist ein Problem. Wir sind jetzt halt fast ein Jahr oder halt ein halbes, dreiviertel Jahr so aufgekommen, dann können wir es noch weiter so machen. Passt schon. Alles gut. Gut, Marc, würdest du dich da trotzdem um die Kommunikation mit Boris kümmern? Das wäre ganz wichtig. Ja, natürlich muss ich ja. Also ich kann das ja nur eintüten. Wir müssen eine Auftragsdatenvereinbarung schließen. Die muss ich euch dann vorlegen. Also vor der nächsten Vorstandssitzung passiert da zumindest aktiv nichts. Bis dahin können wir das vielleicht vorbereiten und dann müssen wir die ADV-Vereinbarung beschließen und dann können wir da lostreten. Da muss ja auch der Server involviert sein. Ja, würdest du dich da im großen Teil irgendwie drum kümmern können? Ich meine. Ja, muss ich. Es ist immer noch weniger Arbeit oder weniger Aufwand für mich, ein Kram selber neu aufzusetzen. Und das war eh eingeplant. Gut, alles klar. Ich war nur ein wenig verwirrt, dass es auf einmal komplett da weggelaufen war. Naja, das ergibt sich aus einer etwas veränderten Situation, sowohl bei uns als auch auf Bundesseite. Und ja, ich habe mich halt irgendwann zu dem Schritt durchgerungen. Ich war ja bis jetzt immer der, der gesagt hat, nee, das ist doof. Jo, die Kreisverbände, die das bisher machen wollten und das bisher selber betreiben, würde ich darüber halt mal, Marcel ist ja jetzt schon informiert, ich würde dann wenigstens Görlitz und Meißner mal darüber informieren, dass die Lösung sich jetzt inzwischen geändert hat, falls es da irgendwelche Einwände von denen ihrer Seite gibt. Lass mich das bitte mal machen mit der Information. Ich bin eh mit den Leuten im Kontakt. Also, du kannst Meißen informieren, aber Meißen hatte ich auch nicht so richtig direkt auf dem Schirm. Die hätten sich dann schon irgendwann ein Ohr angeschlossen, wenn das funktioniert hätte, weil Konsolidierung unnötiger Arbeit ja immer Sinn macht. Nur, das können Sie ja auch jetzt noch. Aber wie gesagt, lass mich mal mit den anderen reden, also mit Jens oder so, weil ich bin mit denen eh in Kontakt. Es gibt ja auch noch diese ganzen quasi toten Seiten, die irgendwie statisch aufgebaut werden müssten mit einem Weiterlink zur Landesseite oder so. Korrekt. Zwickau, ich weiß gar nicht, da wollte. Die wollten da ja wieder gerne irgendwas betreuen. Bautzen, Vogtland, ne, Vogtland haben wir nicht mehr, aber ja, die gibt's definitiv. RV Westsachsen, Zwickau selber, wir haben noch eine Domain fürs Erzgebirge, wir haben SOE, da gibt es auch noch einen, der was betreuen möchte und so weiter und so fort. Aber Dresden und Görlitz sehe ich erstmal als am wichtigsten an. Ja, das sind auch genau die beiden, mit denen ich Kontakt habe aktuell. Läuft. Alles klar. Jetzt habe ich das Pad verloren, sorry. Genau, geht weiter. Erledigt Klärung, Aussage über ausgetretene Piraten mit DSB. Kannst du uns kurz informieren? Ja, wir dürfen keine Aussage darüber treffen. Gut, ich dachte, da gab es jetzt irgendwas Neues. Nein, wir haben also eine Sprachregelung versucht zu finden, wie man manchmal Dinge halt nach außen geben kann, ohne diesen Mitgliedsstatus direkt zu erwähnen. Aber man darf halt tatsächlich keine Aussage darüber treffen, ob eine bestimmte Person noch Mitglied ist des Landesverbandes oder nicht. Und die Formulierung, die Aussage von Person XY stellt keine Aussage der Piratenpartei dar? Ja, das war eine der möglichen Formulierungen und die liegt schon hart an der Grenze. Okay. Gut. Und dann hast du dir neu dazu geschrieben, Unterstützung für Stadträte organisieren, PR. Erklär mal, in welche Richtung. Na, das war doch das, was wir in der vorletzten Vorstandssitzung gesprochen haben. Dass wir gesagt haben, hey, wir haben offensichtlich im Moment als Basis dieser Partei in diesem Landesverband hauptsächlich unsere Kommunalpiraten, die müssen wir besser unterstützen. Und wir wollten dafür Vorschläge machen oder die erstmal anfragen, was die denn gerne von uns hätten, in welcher Form die sich Unterstützung vorstellen können oder so. Das ist der Punkt. Da habe ich eigentlich nichts gemacht. Sehr schön, ich wollte nur nie, dass hier irgendwelche Unklarheiten entstehen für jemanden, der sich dann später nochmal anhört. Gut, dann kommen wir zu Flo und der immer noch offenen Abrechnung der Brüsselfahrt mit Anro. Jetzt kann ich Anro nie fragen, wie offen die noch ist, weil Anro immer noch nie da ist und auf Telefon nie reagiert. Sehr schade. Und ob das inzwischen wirklich Work in Progress noch ist, ist das Grundsatz oder kann das Programm statt der LAVO-Sitzung... Ja. Naja, ich meine, wir haben einfach noch irgendwie ein Tausender oder so übrig und den müssen wir irgendwie verteilen. Mehr ist da jetzt auch nicht zu machen. Es ist zumindest nichts, was uns direkt schadet. Wir können das Geld halt letztendlich nicht behalten, weil es nicht unser Geld ist. Wir wollten es ja denen geben, die irgendwie die weitesten Fahrten hatten. Aber wenn Flo dafür nicht mal den Arsch hochkriegt, ey, sorry, tut's mir leid. Sind das Menschen, die in prekären Lebenssituationen leben und wir da gerade irgendjemanden schaden? Ich habe die Lebensläufe dieser Menschen nicht eingesammelt. Aber es ist zum Beispiel einer aus der Slowakei im Zug nach Prag gefahren, um sich dort dieser Gruppe anzuschließen und dort von dort aus mit dem Bus weiterzufahren. Dem hätten wir zum Beispiel sein Zugticket erstatten können oder so. Das geht schon in die Richtung, das ist echt scheiße. Ich werde auch mal nach Leipzig fahren müssen, die nächsten Tage. Wir brauchen ja eh noch eine Unterschrift von Flo. Ah, übrigens, das haben wir vergessen. Ich weiß, ist mir Sonntagabend aufgefallen, als ich Anros Mails dann geöffnet habe, die ich vorher nicht öffnen konnte, weil sie verschlüsselt waren und auf meinem Handy der aktuelle Key nie drauf. Ich habe es heute schon in der LGS alles ausgedruckt. Ich guck morgen, was für dich da zum Unterschreiben ist und kümmere mich, dass das schnell nicht zu dir kommt, was du davon... Also die meisten Sachen müssen tatsächlich nur Anro, ich, der Andreas Berisch und der Leo, die Kassenprüfer unterschreiben und die wenigsten Sachen sind da für euch. Aber ich habe doch auch so ein Blatt für die Skatbank einzeln ausgedruckt und unterschrieben und weggeschickt. Ist das nochmal was anderes jetzt oder wollen die das dann doch nicht einzeln? Anro hat da jetzt einen Beschluss, Anro ist jetzt leider nicht da, das scheint jetzt wohl anders zu sein. Wir sollen jetzt wohl so eine Art Beschluss machen, das war in der zweiten Mail drin, ich glaube, das liegt doch irgendwo im Umlauf. Ich wäre dann später noch darauf zu sprechen gekommen, aber Andreas ist ja wie gesagt gerade noch unterwegs auf Arbeit leider und wird uns dann hoffentlich darüber informieren. Aber scheint ja wohl jetzt so zu sein, dass sie das irgendwie anders haben wollen. Okay. Hat auch ein OTS-Ticket dazu geschrieben, hast leider Schatzmeister Q, kann ich leider nicht reingucken. Gut, Marcel, die ewig dauernden Arbeiten, Beantragung von Zugängen und Fehler in der Mitgliederdatenbank, ich glaube, das würde ich noch ewig verfolgen, richtig? Ja, die Zugänge im Prinzip halt nicht wirklich. Also es gibt jetzt noch ein Problem, das habe ich verpeilt, mit dem Boris direkt zu sprechen. Was jetzt vielleicht eventuell lustig wird, das habe ich jetzt wieder gesehen. Ich muss die nochmal anschreiben. Ich bin aber auch gerade, ich habe schon angefangen heute, die Mail für auch Bericht Marina Kassel, was so Gensec-Arbeiten an sowas angeht, dass alle nochmal gucken, wie lange die Zugänge überhaupt gültig sind. Weil wir kommen jetzt so langsam wieder in so eine Phase, wo es eventuell halt, halt auslaufen könnte. Und da ja die Bundes-IT immer ab und zu mal ein bisschen braucht, bis die dann halt sozusagen dann halt das auch machen, aus Gründen halt, Ressourcen, wie auch immer, ist auch egal, aber dass man jetzt schon mal halt guckt, hier mein Zugang, der läuft in 100 Tagen ab, Marcel, mach mal was. Und wie gesagt, ich habe schon angefangen, eine Mail zu schreiben, und das andere Problem, da geht es halt um eine E-Mail-Adresse. Derjenige hat keine offizielle irgendwie Piraten-Mail-Adresse. Das muss ich auch nochmal gucken, dass wir das irgendwie geklärt kriegen. Entweder muss halt irgendwie über Piraten-Sachsen-Adresse kriegen oder halt vom Seitenverband. Ja. Ansonsten kann ich auch gleich sozusagen halt weitermachen. Ein Fehler in der Mitgliederdatenbank ist halt, ja, ist so ein Ding, ich mach's halt immer nach und nach. Ne? Also es ist halt irgendwie, wenn ich was sehe und irgendwie halt neue Mitgliederlisten halt packe, dann gehe ich da mal runter. Ich kann schon mal so sagen, ich habe die Mitgliederliste jetzt schon mal von Zeile 1 bis Zeile, weiß nicht, halt 218 oder sowas, halt 220, halt schon mehr oder weniger so ein bisschen abgearbeitet. Bleiben aber halt noch ein paar dabei, weil wir im Moment bei 712 Mitgliedern, glaube ich, sind. Also es kommen noch ein paar. Aber das ist halt, ja, ist halt etwas, was halt ein bisschen ist. Jetzt gucke ich halt durch mit dem Bund, dann nochmal gucken halt, dass die ganzen Rückläufer, da wird dann auch noch irgendwann eine Mail kommen, dass auch die ganzen Adressdinger gepackt werden. War auch schon mit dem anderen und allerdings auch schon geredet, dass sie auch Mitglieder haben, die haben eine Adresse, da kommt der Brief zurück, die haben eine E-Mail-Adresse, kommt die E-Mail zurück und nichts angegeben, die werden wir denen dann halt auch halt irgendwie dann halt streichen. Und halt rausschmeißen, weil du kannst mit denen halt sowieso halt, also die im Bund haben sogar gemeint, halt, ich kann das einfach so machen. Ich wollte mal mit dem Andro reden und eventuell halt, vielleicht mit einem Beschluss irgendwie halt machen oder irgendwas oder mit der Satzung, muss ich mal gucken, weil einfach so ist mir vielleicht auch, ist auch doof, ich krieg's zwar sowieso nicht mit, aber bla bla bla. Genau, und ja, steht gar nicht noch da, aber nächste Woche, also jetzt am Mittwoch 18 Uhr ist halt auf den Team LGS treffen. Bisschen mit BAN-Vorbereitung, und da werden wir noch ein bisschen über die Geschäftsstelle reden und dass dann auch dieses To-Do endlich mal so ein bisschen abgearbeitet ist. Ja, so viel von mir. Ich komme auch langsam wieder ein bisschen in Fahrt und kann auch langsam wieder ein bisschen mehr machen. Von daher, ja, ich gelobe Besserung. Gut, sehr schön. Leider fehlt aber immer noch, warum auch immer, geht er immer noch nicht ans Telefon, bei ihm halt, wie auch immer noch offen, der Rechenschaftsbericht 2014, ja, und die Abrechnung der Brüsselfahrt mit Flo. Damit haben wir es jetzt, 21.55 Uhr und wir kommen zum nächsten Punkt, Formales und Anträge. Reden. So, wir haben einen abgeschlossenen Umlaufbeschluss. Wir haben eine unglaublich kurzfristig angekündigte Aktion zum Städtetag finanziell und infrastrukturell unterstützt, indem wir da 50 Euro zur Verfügung gestellt haben. Das Geld wurde nicht aufgebraucht. Großes Glück haben wir gehabt. Außer ein paar Fahrtkosten ist nichts angefallen. War sehr schön. Ich war auch dort. Sehr interessant. Boah. Ansonsten gibt es keine offenen Umlaufbeschlüsse, außer dieser Mail, die mir Anro dazu geschickt hat, die uns dann hoffentlich nochmal erklären wird. Und wir haben soweit auch keine Anträge im OTS erhalten, zumindest habe ich keine direkten gesehen, die wir irgendwie behandeln müssten, richtig? Richtig, gut, es kommt zumindest von euch nichts anderes. Dann würde ich doch gerne mal über die Weiterführung der Vogelfutteraktion in irgendwelchen Art und Weisen reden. Und dem Geld, was wir dafür eventuell bereitstellen sollten, damit wir ganz viele tolle Hanfsamen, eventuell ein bisschen Knusperhanf oder Hanftee haben, wenn wir das denn wollten. Ich bin gerade out of context. Gib mir mal bitte eine Zeilennummer im Pad. Gibt's nicht, steht da nichts, hat niemand was reingeschrieben. Also ich würde jetzt hier einen Antrag stellen zur Weiterführung Vogelfutter. Ja, aber in den Antrag musst du ja konkrete Dinge reinschreiben, oder? Oder willst du jetzt nur ein Rahmenbudget beschließen? Ich wollte mit euch jetzt darüber reden, was wir in diesen Antrag hineinschreiben wollen. Da es noch null Feedback aus Chemnitz gibt, nö. Doofe Idee. Die Mail kam heute Abend. Wie schnell erwartest du, dass die Leute reagieren, Micha? Ich hätte trotzdem gerne Geld. Das meinte ich ja. Willst du nur ein Rahmenbudget beschließen? Das können wir gerne tun. Aber du kannst da jetzt nichts Konkretes reinschreiben. Oh, ich kann beantragen, was ich möchte, denn nee, ich wollte mit euch darüber reden, was wir hier denn zur Verfügung stellen wollen, in welcher Höhe, ja, was ihr euch allgemein vorstellen könnt. Ich tue mir da ein bisschen schwer, weil ehrlich gesagt finde ich das jetzt falsch rum, weil wir nicht wissen, was genau, und dann können wir auch nicht einschätzen, wie viel Geld. Grundsätzlich hat die Aktion uns unglaublich viel Medienaufmerksamkeit beschert und wir sollten das Thema am Kochen halten. Deswegen habe ich da jetzt gar keine Bauchschmerzen zu sagen, hey, wir geben erst noch mal ein paar hundert Euro frei. Und wenn wir konkrete Dinge haben, die mehr kosten, können wir da auch dann gerne separat noch mal drüber reden. Aber das ist halt immer noch, du erinnerst dich an die Rückfahrt, was ich gesagt habe, ja? Das schlägt immer noch ins selbe Horn. Wir brauchen aber Budget, um weiterzuarbeiten, Marc, egal was wir machen. Und wir können nur eine bestimmte Menge von Budget über Umlaufbeschlüsse beschließen und werden in den nächsten 2 Wochen quasi handlungsunfähig, wenn wir jetzt kein Budget zur Verfügung stellen. Ja, 500 Euro und generell ist ja okay. Genau. Ich hätte die Begründung ein bisschen anders formuliert. Ja, wie gesagt. Oh, Marcel war weg. Irgendwie mein Mumble ist echt merkwürdig. Ich muss das wahrscheinlich wieder mal neu aufsetzen. Das ist andauernd, fliege ich raus und wieder rein und wieder raus und wieder rein. Mahlzeit. Hi, Anu. Sehr schön, Andro. Nur 55 Minuten zu spät. Gut. Meine Frau hatte schon, Maria hatte schon Angst, dass du von einem Waschbären angegriffen wurdest. Nein, von den schrecklichen Mails, die ich von deiner Frau krieg. Lala, können wir dann nochmal drüber reden. Wir sind jetzt gerade, also wir waren vorhin bei offene Dinge. Ich nehme mal an, die Abrechnung der Fahrt mit Flo ist noch offen, oder? Jo. Rechenschaftsbericht 2014 ist im Fluss. Ja. Jetzt warten wir mal drauf. Ich muss halt noch das eine verbuchen vom OV Neustadt. Dann müssen wir halt warten, wie wir das verbuchen. Dann muss ich halt Lothar noch belesen, wollte er sich da. Und dann geht das Zeug so seinen Gang zum Wirtschaftsprüfer. Bien. Gut, wir sind jetzt gerade in Z142 und formulieren gerade einen Antrag, um in einer gewissen Art und Weise eine Kampagne weiter zu betreiben, die wir Vogelfutter nennen. Es gibt da keine konkreten oder unkonkreten Festlegungen. Es gibt hier ja nur den Bedarf, eventuell Geld zur Verfügung zu stellen, damit wir vielleicht mal einen Flyer drucken könnten oder irgendetwas bestellen könnten, was man sinnvoll für diese Aktion benutzen kann. Nur solange sich noch jemand für das Vogelfutter interessiert. Also das Interesse auf der Marina war überaus groß aus anderen Gebietsverbänden. Ich denke, das Thema wird noch weiter ein bisschen köcheln. Also ich habe heute zum Beispiel aus einem anderen Gebietsverband dazu schon wieder eine Anfrage bekommen. Also ja. Und auf Facebook fragen immer noch Leute danach. Nö, können wir schon machen. Öffentlichkeitsarbeit gibt das nachher? Ja. Gut, gibt es irgendwelchen weiteren Diskussionsbedarf zum gerade eben formulierten Antrag? Ich sehe, das ist nicht so. Dann kommen wir direkt zur Abstimmung. Der Landesvorstand beschließt für die Vogelfutter-Cannabis-Kampagne ein Budget von 500 € aus dem Budget Öffentlichkeitsarbeit zu entnehmen. Begründung als Rahmenbudget zur Weiterführung der Aktion für die Bereitstellung von Druckerzeugnissen und anderen Dingen. Und wir kommen zur Abstimmung und Marcel ist bereits dafür. Ich bin ebenfalls dafür. Dafür. Mark? Steht schon drin. Sorry, ich suche gerade mal mein Kürzel. Und Anna war ebenfalls dafür, damit einstimmig angenommen. Besten Dank. Gibt es weitere Anträge? Stopp, wen setzen wir als Umsetzungsverantwortliche rein? Wir beide? Denke ich doch, oder? Ist okay. Ich glaube, im ODHS schwirrt noch einer von Empire rum. Naja, ich habe ihn da schon zurückgeschrieben. So richtig ein Antrag ist das nie, oder? Warte mal kurz, ich mach's mal auf. Soweit ich da lese, steht, ich habe mal geschaut, vielleicht hat jemand noch eine Idee, wo es billiger geht. Was will der denn haben? Wir sollen uns Kennt mit der Verwaltung in Verbindung setzen. Das habe ich soweit schon gemacht. Da wurde mir was mitgeteilt, was ich ihm daraufhin schon zurückgeschrieben habe, nämlich, dass es das da nicht mehr gibt, was er gerne möchte. Was will der denn haben? Ich kenne die Mail nicht. Ach so, den Plakatspendenshop will er irgendwie, da will, möchte, wollte er einen Zugang zu haben oder die Infrastruktur bei sich hosten. Da wurde mir gesagt, dass es diesen Plakatspendenshop, dass der also Bestandteil eines sehr teuren Spendenportals war, was wir nicht mehr haben. War das Landesbudget oder war das auf Bundesebene? Nein, es war Landtagswahlkampf, oder? Naja, Ja, wir der haben was. Shop. Oder andere erklärt du, du kennst es besser. Der Shop war Bundespartei und da gab es ein Portal dahinter, wo du de facto das, was in Bayern mal gemacht hat, ja, wo wir in der Landtagswahl die Plakate drüber gemacht haben. Aber gelaufen ist das über den Bund. Und das hat ein paar 1.000 € im Jahr gekostet und hat das auch nicht reingebracht. Besser gesagt, fast keinen Gewinn reingebracht. Also du hast das Geld eingenommen, was du für das Tool gebraucht hattest. Und ja, und ansonsten, er wollte halt die Dings aus dem P-Shop gab es da Plakate oder aus dem Spendenshop und die wollte auf A2 und A3 drucken, Hochformat und schlag mich tot an Bushaltestellen, Holzwände, verlassene Gebäude im Landkreis Pautzen hängen. Okay. Aber ich habe ja nie gesehen, dass er irgendwie nach Geld fragt. Ja doch, ganz unten stehen die Kosten. 5 Motive, A100 Stück, A2, nass und lichtdurchlässig. Wir machen Druck 244,90 oder 5 Motive, 100 Stück, A3, nass, fest, licht, undurchlässig. Pro Motiv 20 €, also 101 Punkt. Also pro Motiv war das immer. Also 5 Motive sind immer bei 1.000 €. Naja, aber das Geld wollte er nie von uns haben. Der hat schon mal vorher eine Mail geschrieben, 6, 8 Wochen vorher, dass sie das selber bezahlen wollen und ob wir das gut finden. Darf ich mal, ja gut, dann wenn er noch ein bisschen, wenn noch irgendjemand was spendet, dann könnten sie das Geld haben, ja. Eventuell wird es auf sowas hinauslaufen. Boah, ich sehe hier wirklich keinen, also ihr könnt euch gerne mal durchlesen, ich sehe hier wirklich keinen Antrag drinne. Okay, du hast es gefragt mit dem Shop, damit ist die Frage erledigt. Okay, wenn es die Schnittstellen auch nicht mehr gibt, weil es das ganze Tool nicht mehr gibt, können wir ihn also das andere nochmal zu uns reinziehen für ihn. Damit hat sich das eigentlich erledigt. Ja, wahrscheinlich wollte er die Kosten für die Plakate über den Shop reinholen, über das Spendentool reinholen. Gut, geht nicht, weil haben wir nicht mehr. Ja, das stimmt. Das könnte ein Zusammenhang sein. So, und aushängen Bushaltestellen, glaube ich, hätten sie sowieso Ärger bekommen. An Holzwände und verlassene Häuser, okay, glaube ich nicht, dass sich da jemand aufgeregt hat, aber an Bushaltestellen, das gibt doch Ärger. Wobei wir aus dem Landkreis Bautzen zur Landtagswahl von 3 Busbetrieben Meldungen gekriegt haben, dass wir angeblich Aufkleber an den ihre Bushaltestellen geklebt haben und die sich schon darüber beschwert haben. Ne, die Bushaltestellen habe ich überlesen. Ja, antworte ich ihm dann nochmal, dass Bushaltestellen eine schlechte Idee sind. Okay, nee, wenn du dich erkundigt hast mit dem Plakatshop, dann ist eigentlich der Großteil schon beantwortet. Jo. Also ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie was anderes gehört habt, aber mir wurde gesagt, Tool zu teuer, Tool wurde abbestellt, weil ich selber mal danach gesucht hatte. Also ich habe Philips Mail gar nicht direkt gesehen, aber hatte da selber mal Interesse dazu gehabt, weil ich dachte, hey, zur Landratswahl könnte man das eventuell und da war das schon gar nicht mehr da. Gibt's sonst noch irgendwas von euch? Nö. Naja, Andrew, könnte man noch zwei, drei Worte verlieren über diesen Finanzantrag? Ja, Anro, der Finanzantrag aus deiner Sicht. Also Welche? kurzer Hintergrund für Leute, die das jetzt nie gerade kennen. Es gab ja auf der Marina Kassel ganz viele Vorstellungen von ganz vielen Satzungsänderungsanträgen, die zum Bundesparteitag, auf dem wir ja übrigens noch einen neuen Vorstand, ein neues Schiedsgericht und neue Kassenprüfer wählen, mitgestellt werden sollen. Einer davon war ein Finanzantrag, der sehr viel ändern soll. Und ihr habt ja angefangen, den zusammen auszuarbeiten. Wir haben dann dort das fertige Ding mehr oder weniger gesehen. Oh, und mal deine Meinung dazu. War ich Marc, oder? Ja, genau das. Ich war in der Schatzmeisterrunde leider auch nur teilweise mit dabei, weil ich dann einen Barcamp-Slot hatte und habe grob drüber geguckt. Lothar hat das halt vorgestellt. Mir sind die Implikationen noch nicht so ganz klar und die Kosten, die damit verbunden sind für den Landesverband Sachsen. Und ich hätte gerne mal deine Meinung dazu, weil ich fand das ja grundsätzlich unterstützenswert, wenn halt nicht nachher uns irgendwie ein Drittel unseres Budgets fehlt dafür. Also was habt ihr so ausgelotet? Was Ja, kostet uns also, das? stopp. Es gibt jetzt dazu zwei Meinungen. Meine persönliche ist jetzt die des Anro. Muss ich jetzt dazu sagen. Der Bund braucht mehr Geld für dieses Grund, wie es dort steht. Für diese Grundbedürfnisse, also wie jetzt mal Wikis, Beds, Mailinglisten, dafür brauchen wir Geld. Was der Bund aus der Parteienfinanzierung im Moment bekommt, laut dem Dings, was wir jetzt in der Satzung haben, kriegt er nächstes Jahr ungefähr die 40% der Mitgliedseinnahmen und 140.000 Euro. Oder 150.000 Euro. Damit kann er das nicht mehr tun. Weil wir alle wissen, die Mitgliedsbeiträge, die Einnahmen gehen da zurück. Der kann keine Parteitage mehr machen. Also das ist de facto, reicht das nicht mehr aus. So, das ist die eine Seite. Wie hoch diese Grundversorgung ist oder was dort reinkommt oder wie auch immer, haben wir keinen Plan im Moment. Weil uns fehlen einfach noch Zahlen. Deswegen halt soll das auch in die Satzung gemeißelt werden, damit sich daraus ein Anspruch auf ableitet, dass uns die Gegenseite heißt, Pressebeauftragte vom Bund, Bundes-IT und was auch Teufel alles auch richtig Zahlen liefert, damit man das mal auf den Prüfstand stellen kann. Ob die irgendwo zu viel Geld ausgeben oder was anderes. Halte ich eigentlich für sehr sinnvoll. So. Das wäre jetzt dieser SM-Club, ne? Genau. Und auch mit dieser Verteilung dann, wir ziehen vorneweg raus aus der parteiinternen Umlage und geben das dem Bund für diese Grundversorgung, wo alle dran beteiligt sind. Okay. Sinn und Zweck Wasser, das wird jetzt, mag du nicht ganz, ganz hören. Wir brauchen nicht jeder Landesverband seinen eigenen Webspace, wenn der Bund schon einen Haufen hat, der nicht genutzt wird. Das ist schon geklärt, Andro. Wir werden Webseiten und Mail an die Bundes-IT abgeben. Ich habe mit Boris sogar schon besprochen, in welchen Zeitrahmen das passieren kann. Was wir nicht machen werden, ist den Hetzner abzugeben, beziehungsweise wir könnten ihn eventuell verkleinern. Ich würde ihn aber gerne behalten, um zum Beispiel SMV, LimeSurvey und sowas aufzubauen und ein paar eigene Tools. Aber wir können durchaus Sachen an die Bundes-IT auslagern. Das hat zwei Gründe. Zum einen bin ich im Moment tatsächlich Einzelkämpfer und das werde ich allein einfach nicht schaffen. Und zum anderen sehe ich halt auch die Notwendigkeit, tatsächlich Dinge ein wenig zu zentralisieren. Das macht auch Sinn. Die Diskussion ist schon durch. So war das ja gedacht, dass man da was abgibt. Genauso soll, auf jeden Fall soll mit rein in dieses Grundding die Wirtschaftsprüferkosten. Das würde uns 2.500 Euro sparen im Jahr, wenn die der Bund komplett bezahlt, den Wirtschaftsprüfer. Das ist sowas, was da mit rein soll. Aber die genaue Höhe, meine persönliche Schmerzgrenze wären 150.000 Euro für dieses Grundings. Oh. Von allen Landesverbänden insgesamt. Also dieses gesamte Dingsbudget, was die Bund nochmal extra kriegt, werden meine persönliche 150. So. Ich weiß nicht, ob Geldpirat euch irgendwie dieses Google Docs mal hingehalten hat. Da komme ich jetzt zum Landesschatzmeister Sachsen. Er hatte Zahlen vorgestellt, aber das waren so viele, dass ich den Überblick verloren habe. Und die anderen beiden haben es auch nicht gesehen. Okay, die Parteienfinanzierung ist ein ganz blödes Ding. Da gibt es zwei Deckelungen. Die eine Deckelung sind unsere Eigeneinnahmen als Partei. Da können wir tricksen, da können wir gute Sachen machen, dass wir die erhöhen. Die zweite Deckelung ist die, der Topf ist, glaube ich, vom Bundestag auf 330 Millionen Euro festgesetzt. Mehr gibt es nicht. Das wird so gleichmäßig an die Parteien aufgeteilt, bis zur Grenze ihrer Eigeneinnahmen oder beziehungsweise bis das Geld aufgebraucht ist. Das heißt, die größeren Parteien kriegen halt mehr, die kleineren weniger. Dank der AfD kann es sein, dass wir nächstes Jahr, also sprich für das Geld, was wir jetzt bekommen als Vorschuss, in 15 ausbezahlt bekommen, nächstes Jahr in die Deckelung rauschen aus dieser Gesamtsumme. Und zwar auf 1 Million Euro. Das heißt, wir werden aus der Parteienfinanzierung von Berlin nicht mehr als 1 Million bekommen. Selbst wenn wir 2 Millionen Eigeneinnahmen hätten, nützt uns das nichts dank der AfD und nur noch anderen Parteien, die ein bisschen mehr Prozente geholt haben als wir, hängen wir bei 1 Million fest. So. Das macht für uns unter dem Strich aus jetzt schon nächstes Jahr, ich habe es heute mir angeguckt, 26.000 Euro weniger Einnahmen für den LV Sachsen. Und kommt das mit dem Bund, mit diesem Satzungsantrag noch drauf, dann sind wir bei 34.000 Euro. So trotz ein paar Einsparungen, wenn wir jetzt noch die Einsparungen sehen, okay, den Hetzenserver möchtest du zum Teil behalten, sparen wir die Hälfte ein. Die Buchhaltungskosten weg, sind wir vielleicht bei 3 bis 4. Ungefähr dieser Satzungsänderungsantrag wird uns ungefähr 8.000 Euro kosten. Bleiben uns 4.000 Euro, die wir durch diesen Satzungsänderungsantrag weniger hatten. Plus halt nochmal 26.000 Euro, die wir nächstes Jahr eh weniger bekommen. Und wo wir die 26.000 Euro hernehmen, weiß ich jetzt schon nicht mehr. Das muss ich mir erstmal sehr gut überlegen. Das heißt, wir müssen da mal gucken, wo wir wirklich massiv da die Schraube ansetzen können und Kosten sparen. Na, wir haben ja kaum laufende Ausgaben. Der größte Posten ist SMV. Nee, der größte Posten ist die LGS. Stimmt, entschuldige, die hatte ich vergessen. Der nächstgrößte Kostenpunkt wäre dann halt neue Unterstützung Bund. Der größte Kosten, ja, wie gesagt, also 2.500 Euro kosten uns die Buchhaltungskosten. Wenn man Teil der IT sparen, wie gesagt, sind wir bei 3.000 Euro, die wir, wenn wir den Bund unterstützen, sparen auf Gegenseite 8, also wir reden von 5. Wenn der Satzungsänderungsantrag nicht durchkommt, schaltet der Bund nächstes Jahr entweder Sachen zurück oder kommt sowieso zu uns und stellt Anträge, ey, könnt ihr uns da helfen und könnt uns da helfen. Und dann kannst du auch nicht immer Nein sagen. Na, viel besser, Lothar hat es ganz klar gesagt. Jede einzelne Leistung, die der Bund bringt, wird dann gegen Rechnung erfolgen müssen. Und das ist auch eine Menge Aufwand, auch für dich dann. Oder so, genau. Dann halt per Rechnung, genau. Es ist das Nächste. Also diese Unterstützung Bund, diese 8.000 Euro, sehe ich noch nicht als Kritischste. Ich sehe halt dran diese 26. Und das ist erstmal nur, wenn Bavü es nicht schafft, mehr Eigeneinnahmen zu generieren, als sie vom Landtag bekommen. Und im Moment sieht es so aus, als schaffen sie es nicht. Aber die hängen mit der Buchhaltung noch ein bisschen für 14 hinterher. Wenn die auch noch Geld aus dem Topf bekommen, dann wird's noch flauer. Und genau, genau das ist das Problem. Wir brauchen halt nächstes Jahr unbedingt Geld. Also Aufwandsverzichtspenden sind schön für intern und auch schön, damit wir irgendwann an die Grenze kommen. Aber das nützt uns jetzt alles nichts mehr. Wir brauchen Geld. Das heißt Barspenden oder irgend sowas. Größere Summen in kleinen Scheinen, ja? In schwarzen Koffern. Ja, so ungefähr. Kannst du nochmal bitte die 26.000 detaillieren? Also davon sehe ich jetzt 4.000 durch den Satzungsänderungsantrag und weshalb, woher kam der Rest? Wartet mal kurz. Das wird eine eventuell geringere Eigeneinnahme durch die Bundespartei, durch die wir dann unsere Umlagen erhöht kriegen. Also die Bundespartei hat letztes Jahr irgendwie was um die 1, irgendwas Millionen eingenommen und irgendwelche schlauen Finanzrechner haben gesagt, weil die AfD ja jetzt so viel Gold verkauft hat und wir jetzt weniger Stimmen haben, könnte es nächstes Jahr bloß 1 Million werden und dann kriegen wir halt dementsprechend auch wir als Landesverband Sachsen nur 20.000 weniger. Was ich jetzt nicht verstehe, weil 1 Million oder sagen wir mal, wir waren dieses Jahr, wenn ich Anru richtig verstanden habe, bei 1,1 Millionen. Wenn es nächstes Jahr 1 Million wäre, sind das 100.000. Wenn das bei uns 20.000 auch ausmachen würde, wäre das ja schon ein Fünftel dieses Unterschiedes. Das kommt mir jetzt irgendwie nicht logisch vor. Aber ich verstehe diese Parteienfinanzierung auch nicht wirklich. Nein, das Problem ist, das ist der parteiinterne Finanzausgleich. Also wir haben jetzt dieses Jahr bekommen, ich mach's mal auf, ich hab's euch mal reingelinkt, in den Google-Dings nichts machen. Wir haben dieses Jahr bekommen 56.000 Euro aus diesem parteiinternen Topf. So. Und ich habe bei Lothar irgendwelche Zahlen gesehen, die waren so klein vierstellig für Sachsen. Nee, also wir sind nächstes Jahr dabei, wären bei 31.000. So, dieses Google-Dings hat aber diesen Satzungsänderungsantrag noch nicht drin. Also das ist so, wie es jetzt wäre, wird man 31.000 bekommen. So, und dann kannst du es ja ausrechnen, 56 weg 31, das ist die Differenz, die wir nächstes Jahr weniger bekommen als dieses Jahr. Und das ist schon ein ganzer Batzen. Weil halt dieser Topf viel kleiner ist als letztes Jahr. Wie gesagt, weil wir gehen davon aus, oder Geldpirat geht davon aus, dass wir auf 1 Million gedeckelt werden. Und wir hatten letztes Jahr eine Deckelung. Warte. Genau. Wir hatten also, sie gehen davon aus, dass wir in 2015 eine Festlegung haben, in 2016, dass der Bundestag uns gibt 978.000 Euro der ganzen Partei zugesteht. Davon gehen 667.000 schon an die Landesverbände, die werden schon ausbezahlt, die kriegen die schon, und 300.000 kriegt dann nur noch der Bund. Und diese 300 gehen in den Topf, und aus NRW kommt ein bisschen so rund 100.000, 120 bis 130.000, aus Schleswig-Holstein kommt noch ein bisschen, aus dem Saarland und wahrscheinlich aus Bavü. Das fließt also in den Topf. Und für dieses Jahr war die Festlegungssumme 1,6 Millionen, das heißt 700.000 knapp mehr im Februar 15. Das heißt, wir kriegen nächstes Jahr 700.000 Euro weniger aus Berlin zugestanden. Das ist der schlechteste Fall. Verstehe ich aber nie, weil die AfD ist ja auf die 5 Millionen gedeckelt. Die können ja nie mehr als 5,4 kriegen. Also das ist mir irgendwie nie klar. Ja, die ist gedeckelt, aber die bekommen sie halt auch. Haben sie aber letztes Das Jahr auch schon. ja, das Problem ist ja, aber das wird ja ganz genau, weiß ich jetzt an, wie das der Bund macht, aber es muss gleichmäßig verteilt werden, und du kriegst halt erstmal, bis der Topf aufgebraucht ist. So, die Partei mit den meisten Ansprüchen sind dann immer vorn, und die AfD hat nun mal mehr Ansprüche als wir. Wie das genau dann auf diese Einzelnen eingedeckt, es wird halt, wie gesagt, zweimal gedeckelt. Einmal, wenn der Topf leer ist, ist leer, und du kannst halt nicht mehr aus dem Topf bekommen, als du Eigeneinnahmen hast. Genau. Und wenn unsere Eigeneinnahmen wieder bei den 1,6 Millionen liegen würden und die uns nach wie vor zustehen, dann. Also auch unsere Eigeneinnahmen sind deutlich gesunken. Die liegen bei weitem nicht mehr in dieser Höhe. Das hat Lothar auch ganz klar als Zahlen an die Wand geschmissen. Weil wir wesentlich an Mitgliedern verloren haben und Spenden nicht in nennenswerter Höhe einsammeln, haben wir halt vor allem die Mitgliedsbeiträge, und unser Mitgliederstand, vor allem an zahlenden Mitgliedern, ist halt deutlich geringer als vor einem Jahr oder vor 2 Jahren. Also Also liegt es uns halt wird an den zu geringen Eigeneinnahmen. laut Stimmenkonto würden uns 2,5 Millionen zustehen. Ja, ich weiß. Und wir haben Eigeneinnahmen. Moment, das kann ich gucken. Wir haben Eigeneinnahmen in 2014. Im Moment 1 Million und 29.000 Euro. Das ist erstmal das, was jetzt bis jetzt gebucht ist als Eigeneinnahmen. Ja, da fehlt noch einiges aus Bavü, weil die hatten erst 18.000 drin stehen, das kann nicht hinkommen. Aber es sind trotzdem nicht viele 100.000 mehr als das, was du jetzt genannt hast. Genau, und letztes Jahr hatten wir gesamt 1,6 Millionen. Da sind wir nicht in den Deckel reingekommen. Die haben aber wirklich alle bekommen, diese 1,6 Millionen. Da mussten wir halt noch eine Sicherheitsleistung abtreten. Da hat man dann 1,6 ja, und 9.000. Aber wir gehen halt jetzt geht davon aus, dass wir in diese Deckelung reingerauschen. Eben weil halt zum Beispiel die AfD, das ist ja das Nächste, die AfD, denn ihr Stimmenkonto hat sich erhöht. Da es ja noch ein paar Wahlen gab, wo die AfD weitaus besser war als wir, wo wir gerade mal unsere Prozente gehalten haben, in Bremen und so, aber die AfD ja besser war, bekommen die mehr Stimmen. Damit hat sich ja ihr Anspruch auch erhöht. Ja, na gut, aber der Grund, dass wir weniger kriegen, dass wir deutlich weniger kriegen, sind die stark gesunkenen Eigennahmen. Okay, das hatte ich jetzt nie Das so im Blick. auch, aber wie gesagt, wir gehen auch davon aus, dass wir in diese andere Denke rein, dass dieses Ding komplett aufgebraucht wird, und ohne dass wir unseren vollen Anspruch, den wir schon, den reduzierten von 1 Million, gut, wir reden da um einen Unterschied von 50.000 Euro, wenn man da mit dem Deckel, aber ist halt trotzdem Geld. Also was wir brauchen, ist wirklich mehr Einnahmen, wirklich Geld als Einnahmen und nicht so viele Reisekosten oder Aufwandsverzichtspenden, die sind zwar alle schön und sowas, aber weil wir halt zu sehr an diesem Tropf von dieser Parteienfinanzierung hängen, also landesweit und auch bundesweit, das ist nicht gut, weil wirklich, wenn diese Deckelung greift, diese zweite, sehen wir wirklich alt aus. Wenn sie nicht greift, ist alles gut für uns, kriegen wir schön viel Geld aus Berlin, aber wie gesagt, wenn sie greift, dann wird es für alle hart. Und uns fehlt halt wirklich dieses reelle Geldeinnahmen. Das heißt Mitgliedsbeiträge, Spenden und so. Und die sind wirklich sehr zurückgegangen. Es sind übrigens zwei Faktoren, Micha. Es ist nicht nur die weniger Eigeneinnahmen, sondern das System läuft, wenn ich das richtig verstanden habe, so: Das Land zahlt dir erstmal 50 Cent ungefähr pro Stimme, die du gekriegt hast bei einer Landtagswahl zum Beispiel. Der Bundestag rechnet diese Gelder aber mit ein. Und der Bundestag hat insgesamt ein fixes Budget von, Andrew hat es eben gesagt, ich glaube 33 Millionen oder so. 330 Oder 330 Millionen, genau, pro Jahr, das er verteilen kann. Und da sowohl unsere Prozente gesunken sind, als auch unsere Eigeneinnahmen, verlieren wir an zwei Fronten. Aufgrund der gesunkenen Wahlprozente in den letzten Wahlen, die durchweg niedriger waren als alle vor ein paar Jahren, kriegen wir halt weniger Geld insgesamt zugeteilt, und zusätzlich sind unsere Eigeneinnahmen noch unter diesen Punkt gesunken, sodass wir da auch noch in die Deckelung rauschen der eigenen Einnahmen. Und wir gehen halt davon aus, also dieses Excel-Dings, dieses Google-Sheet geht halt davon aus und Geldberat, dass der Bund nächstes Jahr, der Bund im Februar eine Zahlungsaufforderung bekommt, und zwar 639.000 Euro zurückzahlen muss nach Berlin. Stefan hat sogar von 750.000 gesprochen. Das ist noch gar nicht hier drin. Also wenn das wirklich ist, das wusste selbst Geldberater. Das ist dann noch ein bisschen schlimmer. Also das sind immer noch mal 110.000 Euro mehr. Oder waren das die 750.000, die wir jetzt zurückgeben müssen? Das kann auch sein. Weil die 639.000 standen tatsächlich in dem, was Lothar da an die Wand geworfen hat. An die Zahl kann ich mich erinnern. Genau, das ist das, was Geldberat gemacht hat. Das ist jetzt aktuell, das ist der aktuelle Buchungsstand aus allen Landesverbänden. Das wäre das, was zurückgehen müsste. Weil wir halt, wie gesagt, letztes Jahr 1,6 Festlegungssumme hatten und darauf haben wir die Vorschüsse bekommen in 2015. Und wenn wir jetzt den Rechenschaftsbericht abgeben und auf diese nur noch 978.000 Euro kommen, dann müssen wir halt diese Differenz zurückbezahlen. Und das macht der Bund, weil dieses Geld, also diese Vorauszahlungen oder diese Abschlagszahlungen, die sie jetzt dieses Jahr bekommen haben, die greifen sie ja nicht an. Die liegen ja zurück, eben für diesen Fall, für diese Rückzahlung. Und erst wenn das durchgeht, weg ist, kommt der Rest in unseren internen Ausgleichstopf. Und deswegen geht da nächstes Jahr ziemlich wenig vom Bund aus rein. Und deswegen kriegen alle Landesverbände ziemlich wenig Geld aus diesem Topf. Und für uns, also uns trifft es halt am härtesten, beziehungsweise alle kleinen Landesverbände mit wenig aktiven Leuten oder wenig zahlenden Leuten trifft es halt da am härtesten, weil die halt weniger daraus bekommen. Und auch so schon selber weniger Einnahmen haben. Also wir kriegen irgendwie unsere 2.500 Euro Mitgliedsbeiträge, was ich so mal grob im Januar angesetzt habe, kommen wir zusammen. Nächstes Jahr vielleicht auch noch. Ich denke mal, so viele Leute sind noch nicht ausgetreten dieses Jahr, die bezahlt haben von den paar Mahnungen, die jetzt gesagt haben, okay, wir zahlen noch und treten aus oder so. Das ist nicht viel, aber selbst die Mahnläufe, also der zweite läuft jetzt seit einem Sonntag per E-Mail. Es kam jetzt ein paar mehr mit Meldungen zurück, wie ich bin ja schon seit Jahren weg. Aber dass sich die Zahlquote erhöht hat, naja, ich sag mal, ich habe heute mal drüber grob geguckt. Es haben seit der Mahnungen 20 Leute ihren Mitgliedsbeitrag bezahlt. Auch für ein paar Jahre, aber halt, bei 700 verschickten Mahnungen ist das recht mau. Ja, na gut, immerhin Leute, die vorher gar nicht bezahlt haben. Ne? Mit den Reisekosten muss ich dir sehr deutlich widersprechen, Anro. Das brauchen wir nach wie vor viel mehr, weil wir nach wie vor keine NG Grenze ausloten. Wenn ich mir dieses Dokument da gerade angeguckt habe, gerade Landesverbände wie Schleswig-Holstein könnten da sicherlich noch was machen. Aber ja, mehr direktes, echtes Geld. Aber woher nehmen, wenn die stehlen? Mal noch eine andere Frage. Wenn wir das da jetzt beschließen, dann bekommt, also diesen riesenlangen Antrag, der ohne modular gestellt ist, da sind ja auch viele andere Sachen noch mit drinne, dann würdet ihr euch als so eine Art Club da gründen. Dann, was genau beschließen und wo genau intervenieren können? Also Beispiel, wir werden jetzt an irgendwas beteiligt, was ich, bundesweit hier habe ich gelesen, kostet 108.000 Euro, ist vollkommen ineffizient meiner Ansicht nach, sowas zu betreiben, aber egal. Und die stellen jetzt halt nur jemanden ein. Was könntet ihr da machen? Okay, du sagst Bundes-IT. Das war auch das Streitthema in Berlin, weil sich eigentlich alles an diesen armen Jungs festgemacht hat. Weil aus was sind die halt mal mit Zahlen. Okay, ja, ich weiß nicht, was die Bundes-IT tut. Jetzt. Ich weiß nicht, was die Leute, die festbezahlten Leute tun. Ich weiß nicht, was wir da an Material haben, was so viel Geld kostet und warum das so viel Geld kostet. So, und die Bundes-IT kam, ja, das weiß ja Marcel, in Stuttgart und hat gesagt, wir brauchen dieses Jahr 18.000 Euro, sonst müssen wir im Herbst abschalten. Das heißt, keine Pads, kein Wiki und nichts mehr, so ab September, Oktober. So. Da haben wir gesagt, gibt uns doch mal ein paar Zahlen. In Berlin haben sie dann irgendwelche Zahlen vorgelegt, aber ja, prozentual auf irgendwelche Budgetteile und was der Teufel alles. Also damit konnte wieder auch keiner was richtig anfangen. So, und wie gesagt, wenn das Ding dann in der Satzung steht, dann müssen sie mal wirklich ihre Hosen richtig runterlassen. Und auch ein Teil dieser Bundes-IT soll in die Grunddings rein. Und da müssen wir uns halt den Kopf machen, was? Und das würde ich dann auch mal so bei unserer Kreisschatzis da mit zu Rate ziehen, damit ich da nicht so ganz meine eigene Meinung bloß vertrete, dann dort. Was soll dort rein zum Beispiel, um diesen Topf da mal festzumachen? Und nur diesen, es geht eigentlich nur darum, jedes Jahr zu sagen, okay, braucht der Bund noch so und so viel dort raus aus der, oder können wir zurückfahren und können dann mehr wieder auf die Länder verteilen? Es gibt noch andere Sachen, wie zum Beispiel, wenn der P-Shop stellt neue Sachen zur Verfügung. Es ist auch angedacht, neue Projekte zu fördern, wo es heißt, okay, liebe Landesverbände, gebt uns da mal Geld dazu. Dann möchte ich aber auch wissen, was mit dem Geld angestellt wird. Du kannst natürlich sagen, okay, irgendeiner von den Vorständen und sei es die Bundesschatzmeister sind dafür verantwortlich, was mit dem Geld ist und müssen Auskunft geben. Aber ja, wie das mit dem Auskunft geben so freiwilligerweise bei uns in der Partei ist, wissen wir alle selber. Es geht eigentlich wirklich nur noch um so ein Kontrollgremium, was die Finanz angeht. Und Club, das war ja den internen Dingstitel, den wir uns gegeben haben. Abgekürzt SM Club, ja, ich Das weiß nicht, klingt ob doch das, schon ziemlich gut. ja, es klingt ziemlich gut, ich weiß nicht, ob wir es wirklich so in die Satzung schreiben sollten, weil das Ding ist halt öffentlich, okay, wir können es reinschreiben, wir können das ganze Ding auch Finanzausschuss nennen. Es steht SM-Club wirklich in dem SEA drin, in Klammern. Da steht Schatzmeisterclub in Klammern SM-Club. Ich habe den Text gesehen. Okay. Also direkt, was wir wollen, ist halt, wie gesagt, wir wollen einen Zugriff haben, wenn dann diese Dinger kommen, wie gesagt, neue Projekte anstoßen, wo wir Geld bekommen, den Umbau der Bundes-IT zu dem Dings, dass wir das ein bisschen überwachen können und sehen, wo das Geld der Landesverbände bleibt. Weil, wie gesagt, ihr habt jetzt dasselbe gehört, ich habe das mal grob gerechnet, dass wir da jedes Jahr sozusagen 8.000 Euro, na gut, 4.000 Euro, die uns nicht erlassen werden durch irgendwas anderes, die wir einsparen können, wenn das kommt, dort reingeben. Da möchte ich auch gerne wissen, was mit diesem Geld getan wird. Gut, es ist aber nicht so, dass uns das Gesamtkonstrukt jetzt irgendwie 10 oder 20.000 Euro kostet, sondern wir reden hier über 8 beziehungsweise die Einsparungen gegenüber dann 4.000 Euro. Genau. Das Konstrukt kostet, wie gesagt, uns ungefähr, je nachdem, was wir alles weggeben an die Bundes-IT, was da drin ist. Also, wie gesagt, was definitiv rein soll, sind die Wirtschaftsprüferkosten. Da können wir davon ausgehen, habe ich dieses Jahr 2.500 Euro bezahlt und das wird nicht weniger, das wird eher mehr. So. Und ein Teil der IT-Kosten, wenn wir den verkleinert bekommen, den Server, den Hetzner, ist halt eine Frage, beziehungsweise wir stellen den der Bundes-IT teilweise mit zur Verfügung, dass sie mit da drauf können, müssen wir halt mal sehen, dass die sich dann nur andersrum an den Kosten beteiligen. Aber wenn man eine Runde von, aber wie gesagt, es Nulltarif kommt bei uns nicht raus. So, und da möchte ich gerne wissen, was mit dem Geld passiert. Und genau das ist halt für die anderen Landesverbände auch so angedacht. Und bis jetzt kriegen wir halt diese Auskünfte nicht. Du kriegst von nichts irgendwo was. Gut, die werden wir aber in Würzburg auch nicht kriegen. Was ich jetzt von dir wollte, war eine Empfehlung, sollen wir diesem Satzungsänderungsantrag zustimmen oder nicht? Weil den müssen wir, wenn du jetzt der Meinung wärst, wir sollten dem Ding zustimmen, weil es ist notwendig und sinnvoll, dann sollten wir vielleicht auch ein bisschen Werbung unserer Basis machen, zumindest bei den Leuten, von denen wir wissen oder annehmen, dass sie zum BPT fahren und denen das erklären. Weil wenn so ein komplexer Antrag dort vorgestellt wird auf dem BPT und die haben davon noch nie vorher gehört, dann werden die vielleicht dem nicht zustimmen und dann wäre es nachher auch nicht gut, keine Ahnung. Wie viel Zeit hättest du, um den Antrag mal wirklich durchzuarbeiten, anruhen, da mal entsprechende Anmerkungen dran zu machen oder den kurz zu erklären? Also die Erklärung reicht mir eigentlich. Ich hätte jetzt tatsächlich mal gerne von Andro gewusst, ob er empfiehlt, das Ding anzunehmen oder nicht. Also entweder so weg oder scheint hier so einfach zu sein. Andro? Also wir sollten das Ding annehmen. Wir sollten das Ding erst annehmen. Und umsetzen. Und wie gesagt, das, was es uns kostet, wie gesagt, wenn wir das nicht annehmen, sagen wir mal so, dann stellt uns der Bund nächstes Jahr ziemlich viele böse Rechnungen. Und wir kommen auf dieselben Kosten, vielleicht sogar auf mehr. Ich kann und du hast keine Einsparmöglichkeit mehr. Genau, ich habe keine Einsparungsmöglichkeit mehr, weil wenn du nicht umziehst, sozusagen, oder nur teilweise umziehst, oder was der Teufel, betreiben wir halt Parallelstrukturen immer noch. Und das ist halt wirklich blödsinnig. Und auch die Rechnung kriege ich dann, also ich habe dieses Jahr die Rechnung bekommen für die Wirtschaftsprüfung, ich werde sie nächstes Jahr bekommen. Oder je nachdem, wer auch immer. Und da ändert sich nichts dran. Und was dann der Bund sich einfallen lässt, was er uns noch in Rechnung stellt, also das heißt Wiki, Pets und sonst irgendwas oder die grobe Buchhaltung oder sonstige IT-Leistung und was zur Teufel, also was da noch ist, habe ich echt keine Ahnung. Und dann werden sie sich auch jetzt, denke ich mal, vielleicht hat Lothar sich schon Gedanken gemacht, was er uns dann alles in Rechnung stellt, aber ich weiß es nicht. Und deswegen kann ich jetzt nicht sagen, okay, das wiegt das andere auf, wenn wir das halt nicht machen. Wir haben wieder, was ist heute, der 15. Wir haben am 21. wieder Schatzi-Mumble, da werde ich mal Lothar fragen, was, ob er sich da mal schon mal einen Plan gemacht hat, wenn der nicht durchgeht, was er dann nächstes Jahr, wenn er es euch gesagt hat, den Landesverbänden in den Dienst stellt, dann kann ich mal grob drüber rechnen, wie sich das für uns verhält. Aber im Moment bin ich immer noch dafür, das Ding erstmal anzunehmen. Ich meinte auch nicht mehr Einsparmöglichkeiten, sondern du hast mehr Einspruchsmöglichkeiten über den SM-Club. Weil da ist halt der Bundesschatzi dann auch nur ein 1/17. Das extra noch. Und es geht halt wirklich in diesem großen Budget um die grundlegenden Dinge, was wir wirklich brauchen. Da sollten wir uns auch alle mal einen Gedanken machen, was es wirklich ist. Also ich bin jetzt ein böser Mensch, das ist jetzt mein Gedankengang dahinter. Es gibt Leute, die spenden Geld für die Benutzung unserer Pets. Habe ich gesehen. Ich weiß auch nicht, ob jeder Pirat einen extra Petbaum für sich alleine braucht. Kostenlos. Ich meine, gut, dass die Landesverbände, Kreisverbände ihre Petbäume bekommen, ja, aber braucht wirklich jeder einen Baum, zwei Bäume oder sonst wie? Die Frage ist, spart dir das irgendwas, wenn du diese eine Datenbank abschaltest? Und ich behaupte mal aus dem Blauen raus, nein, aber du hast schon recht, man kann das ruhig mal analysieren. Ich würde nur, also du hast einen sehr strikten Fokus auf IT. Da hängt ja noch ein bisschen mehr dran. Die komplette Verwaltung, die Presse, andere Dinge. Also man muss dann schon auch die Bereiche alle gleichberechtigt durchleuchten. Ne, das ist logisch. Ne? Du hast ja mit IT angefangen. Aber ja, das ist auch für das Presseteam, das ist auch für die Bundesbuchhaltung und was der Teufel alles. Die sind auch mit drauf. Also es geht wirklich um alles, was in den Bund reinkommt. Es geht auch um Parteitage. Okay, dieser ist es halt billig, Würzburg. Die anderen waren halt bei 50.000. Ich lach mich tot. Können wir nicht mehr, geht nicht mehr. Und so weiter. Also es ist wirklich nicht nur IT, es ist wirklich alles. Und dann soll halt noch mit überlegt werden, wo man halt Geld herbekommen, was wir dringend brauchen. Gut, also ich nehme jetzt mit, diesen Antrag sollten wir unterstützen. Ich habe mich damit jetzt so weit befasst, dass ich mir einbilde, mir ein Urteil bilden zu können. Ich denke, dass auch nicht dieser Antrag es ist, der die Finanzen des Landesverbandes meistens schmälern wird. Insofern bin ich da durchaus geneigt, dem Antrag zuzustimmen, so er denn kommt. Ich werde ihn mir natürlich vorher nochmal gründlich durchlesen und vielleicht nochmal ein paar Fragen losschießen an dich oder auch an Lothar oder Stefan. Und wäre gerne bereit, dafür auch ein bisschen Werbung in der Basis zu machen, weil ich glaube, die Anträge, die dieses Mal beim Bundesparteitag gestellt werden, so sie denn drankommen, also so die Versammlung, die TO so beschließt, dass diese Anträge überhaupt behandelt werden, sind durchweg sehr erklärungsbedürftig, weil sehr komplex, nicht nur dieser eine. Das heißt, wir sollten da auch noch ein bisschen trommeln. Es sind noch 6 Wochen, dass wir die jetzt bekannten Anträge vielleicht tatsächlich auch von unserer Seite nochmal versuchen, der Basis zu erklären und wenn es über eine Erklärbär-Mail auf der Mailingliste ist oder so. Ja, es gibt eventuell noch einen Dings, der auch mit in diese Parteienfinanzierung reinspielt. Ich kann den Antragsteller gut leiden. Das ist aber noch komplizierter dann. Für die Gerechtigkeit wäre es angebracht, diesen Antrag anzunehmen. Für den LV Sachsen wäre dieser Antrag finanztechnisch dann mit dem anderen zusammen tödlich. Wovon redest du? Wir hatten in Hannover, war aus NRW der Piratenschlumpf mit dabei. Und da ging es darum, dass die Mittel, die wir aus der Parteienfinanzierung bekommen, also die Zahlländer wie NRW zum Beispiel, müssen in diesen Topf abführen, was ihre Eigeneinnahmen übersteigt. Das geht in diesen Topf. So. Und dann bekommen sie aus diesem Topf auch kein Geld mehr zurück. Wer einzahlt, bekommt nichts raus. Andere Landesverbände, die nicht einzahlen, auf die wird das aufgeteilt. Das kann aber so weit gehen, dass zum Beispiel Brandenburg, MacPom und auch wir weit mehr aus diesem Topf bekommen, bis zum 3-4-fachen unserer Eigeneinnahmen. So, und das ist eine ziemliche Ungerechtigkeit eigentlich. Warum sollen die einen nur ihre Mitgliedsbeiträge und Spenden plus dieselbe Summe an Parteienfinanzierung bekommen und die anderen bekommen Mitgliedsbeiträge plus Spenden und das 3- oder 5-fache noch obendrauf aus diesem Ausgleichstopf? Und da sollte es so sein, dass man alle nur auf ihre eigenen Einnahmen aus diesem Topf bekommen und der Rest nochmal über alle 16 LVs, auch über die zahlenden LVs aufgeteilt wird. Das würde uns nochmal eine Stange Geld weniger geben für uns in Sachsen. Und dann kannst du die Fahne wirklich raushängen. Also dieser, das ist also quasi die Änderung des Beschlusses des Finanzrates von 2013, ja? Genau, nur in einem Punkt, in einem kleinen Punkt, das heißt also, dass auch die Nehmerländer erstmal nur so viel Geld bekommen, wie ihre Eigeneinnahmen sind und dann der Rest auf alle nochmal verteilt wird, auf alle 16. Weil es halt im Moment, also am, wo wir das in Hannover gemacht haben und auch anfangs in Stuttgart, sah es noch ziemlich so aus, dass viele dieses Jahr Zahlerländer sind. Und wenn es halt bloß 1.000 Euro sind, die sie zu wenig Eigeneinnahmen hatten, als dass sie Parteienfinanzierung bekommen. Das hat sich jetzt ein bisschen gewandelt. Also es sind jetzt gerade mal 2 mehr als die letzten Jahre. Aber es kann kommen, dass es viele Landesverbände erwischt, dass die plötzlich zahlen müssen und nichts aus dem Topf bekommen. Und deswegen halt diese kleine Gerechtigkeitslücke, das war auch das, was damals Kevin angemerkt hatte, nach diesem Beschluss des Finanzrates, was bevor der Antrag überhaupt abgestimmt wurde auf dem BBT, wo er gesagt hat, da ist ein Fehler drin. Aber wo halt dann niemand mehr ran wollte, das zu ändern. Also dieser Fehler ist, oder Fehler, oder damals hieß, war es Ansporn gewesen, aber diese Gerechtigkeitslücke, sagen wir mal so, ist von Anfang an drin und die sollte eigentlich, eventuell wollte dann Schlumpf den Antrag stellen oder über den BO den Antrag stellen, das zu korrigieren. Aber beide geht im Moment, geht einfach nicht. Ist Also das nicht für uns. Bernd? Nee, das ist nicht Bernd. Bernd ist Superkonduktor. Piratenschlumpf, es macht jetzt Bundes-ID, der war früher im Schatzmeister-Team, Bundes-ID, beim Bundesgensex mit, der war früher im Schatzmeister-Team von NRW. Okay. Weil Bernd durchaus auch Kritik an diesem Antrag, also an dem SM-Club-Antrag geäußert hat und es passieren kann, dass er halt versucht, die Mitglieder in NRW zu bewegen, dem nicht zuzustimmen. Das ist ja schon fast der Tod für das Ding. Das weiß ich nicht, was jetzt Bernd da für Probleme hatte. Da müssen wir nochmal eine Mumble machen, weil in Berlin sah es eigentlich nicht so aus. Gut, wir hatten am ersten Tag, waren wir eigentlich eine Meinung und am zweiten Tag haben wir uns halt, wie gesagt, in zwei Gruppen geteilt. Die eine sollte mal grob wirklich erstmal abklopfen, was so grundversorgungsmäßig rein könnte in diesen Topf. Aber halt bloß mal de facto dem Namen nach und nicht die Summen dahinter. Und wir anderen haben halt ein bisschen an diesem Satzungsantrag gemeißelt und geguckt, wo wir das und wie wir das und was wir eigentlich alles ändern müssen an der bestehenden Satzung, wo das mit drauf greift. Deswegen weiß ich nicht, was Bernd war halt in der Gruppe mit dem Topf. So, deswegen weiß ich nicht, was da grob passiert ist, dass er jetzt sagt, okay, der will den ablehnen oder er ist dagegen. Also es wird der NRW de facto nicht mehr Geld kosten. Also für die wäre das ein Nullsummenspiel. Sie müssen jetzt eh momentan einzahlen in den Topf, kriegen nie, nichts raus und müssen dann auch weiter einzahlen in den Topf. Wenn sie clever wären, könnten sie sagen, okay, wir stoßen den Mumble-Server ab, den jetzt jeder nutzt und übergeben den der Bundes-ID und die wäre zum Beispiel sowas. Also NRW könnte eigentlich nur sparen. Ich weiß nicht, was ihm da dran stört. Hat er irgendwas gesagt? Ich habe da nur Diskussionen verfolgt, irgendwie abends beim Bier. Nur noch mal zur Nachfrage, Andro. In demselben Antrag steht dann halt auch drin, dass wir auf unsere kompletten Eigeneinnahmen den parteilichen Zuschuss bekommen, ne? Ja, und das ist ja jetzt auch schon so. Also, nicht den parteilichen Zuschuss. Moment, ich mache den mal auf. Also, Einnahmen WGB, die von einer Gliederung erwirkt werden, werden dann oder Gliederung zugerechnet, so wenig das. Genau. Weil jetzt ist es so, der WGB geht ja nur über den Bund. Und Bayern hätte gerne einen eigenen WGB gehabt. Da habe ich mal heftigst widersprochen. Und da hat dann Manuela heftigst widersprochen, weil wir möchten uns nicht jedes Landesverband mit seinem eigenen Finanzamt rumärgern wegen Steuererklärung und sonst irgendwas. Macht einen Haufen Arbeit. Und du brauchst halt Leute, die sich wirklich damit auskennen und die ja diese alles rechtzeitig machen. Und bei rechtzeitig machen hapert's bei uns meistens. Und dann kam halt Lothar auf die Idee, gut, wir machen das weiter über den Bund, aber wir können, weil wir das ja sowieso machen müssen, nachvollziehen, was setzen die jeweiligen Landesverbände intern um, also mit anderen Landesverbänden um und was kommt von außen, von Mitgliedern oder Nichtmitgliedern und diese Außenumsätze schlagen sie uns auf unsere Eigeneinnahmen mit drauf. Das heißt also, wenn wir jetzt, sagen wir mal, mit Mitgliedsbeiträgen und Spenden Sachsen 10.000 Euro einnehmen und wir setzen für unseren beim Bund gelegenen WGB nochmal 5.000 um, dann kommen die mit drauf, dann haben wir 15.000. So. Und wenn der Topf der parteiinterne Finanzausgleichstopf sehr groß ist, bekommen wir halt 5.000 Euro mehr raus, auf jeden Fall. Beziehungsweise wir fallen, wenn für Sachsen ist es halt blöd, weil wir so wenig vom Land bekommen, aber zum Beispiel NRW wäre dann so ein Ding, die müssten halt 5.000 Euro weniger in diesen Ausgleichstopf einzahlen. Es ist halt für die Landesverbände wirklich gut, denen das zuzuschreiben. macht Sinn. Es macht auch Sinn, das weiter beim Bund zu lassen, weil Manuela kennt sich da aus, und du musst nicht 16 Landesverbände das auch noch extra in den Rechenschaftsberichten ausweisen. Das macht dann bloß der Bund. Es spart eigentlich ziemlich viel Arbeit, wenn es zentral ist und wir das auf diese Schiene runter machen. Jo, es wäre trotzdem schön, wenn du da vielleicht mal fragst, und was ich wirklich nie ganz verstanden habe, also bei diesem ganzen Text, ist, wie weit deine Rechte als Landesschatzmeister in diesem Schatzmeisterclub denn dann am Ende gehen und wie viel Einfluss du auf was hast, ob du da wirklich nur ein Widerspruchsrecht hast und bei manchen Sachen mitentscheiden kannst oder ob ihr zwingend bei manchen Entscheidungen immer gefragt werden müsst. Also die Rechte, die wir haben, und wahrscheinlich ist es das, was Bernd nicht gefällt, ist jeder Landesverband hat eine Stimme. So. Und da gibt's, ich weiß nicht, steht's im Satzungsänderungsantrag, steht ja einiges drin, was wir mit wie viel Stimmen ändern können und tun. Und es gibt kein Vetorecht für den Bundesschatzmeister. Und auch wenn der Bundesschatzmeister nicht anwesend ist, weil er keinen Bock hat oder das Ding torpedieren will, weil er durch Nichtanwesenheit kann abgestimmt werden und dem ist dann so. Hat er halt Pech gehabt. Also es gibt kein Vetorecht für den Bundesschatzmeister. Er hat auch nur eine Stimme, also selbst auch wenn sie zwei sind, stellvertretende Landesschatzmeister zählen auch nicht. Also Bayern mit zwei Schatzmeistern hat da drin auch nur eine Stimme. Und einige Sachen haben wir jetzt reingeschrieben, muss jetzt nicht mal selber aufmachen, mit Dreiviertelmehrheit beziehungsweise Dreidrittelmehrheit. Also es müssen schon ziemlich viele einer Meinung sein, was anzunehmen oder was abzulehnen. Das heißt also, Beschlüsse sind dann ziemlich mehrheitstragend, dass du nicht sagen kannst, okay, es hat wieder ein Teil der Landesschatzmeister irgendwas beschlossen. Also die Stimme ist so, die Abstimmung, dass es sehr viele zustimmen müssen. Oh, das ist mir schon klar, aber wie seid ihr handlungsfähig? Trefft euch immer im Jahr, ihr könnt euch spontan zusammenrufen, ihr trefft euch regelmäßig im Mumble. Verstehst du, das macht ja eure Handlungsfähigkeit aus? Oder gibt es Entscheidungen, wo ihr Warte zwingend mal kurz. ein Votum geben müsst? Das ist halt das, was für mich aus dem Teil, den ich gesehen hatte, nie ganz hervorgeht oder ich nie gesehen habe. Wie gesagt, das musst du Uni jetzt und gleich beantworten. Das wäre halt übelst cool, wenn das irgendwie nur so in komplizierte Anträge für Menschen, die diese Anträge jetzt ja ohne nie im Bundesportal sehen können, weil die ja dort ohne nie angestellt sind aus taktischen Gründen, damit die niemand modular nochmal einstellen kann, wäre das ja schön, wenn die das schon mal erklärt kriegen würden. Wir erklären ja gerne Dinge und ich finde das bei solchen komplizierten Sachen, ich finde das auch beim Schiedsgericht ziemlich kompliziert. Die neue Schiedsgerichtsordnung sehe ich ähnlich schwierig. Bestimmt ganz, ganz viel Sinnvolles dabei, aber total schwer zu verstehen, meiner Ansicht nach. Also es wird eine Geschäftsordnung geben. Wir haben es ja in den Satzungsabschnitt drin. Über die müssen wir uns noch einig werden. Also steht ja drin, die Mitglieder sind erstmal die 17 stimmberechtigten, gibt 17 stimmberechtigte Mitglieder. Wir können das Stimmrecht übertragen. Also wenn ich jetzt krank bin oder keine Zeit habe, kann ich jemand anders schicken. Wir wollen uns mindestens einmal im Jahr, also Tag mindestens zweimal jährlich und einmal im Sommer, Anfang Herbst, wenn zum Beispiel eben wegen diesem Grundbudget oder wegen diesem Zusatzbudget für den Bund für das nächste Jahr, weil es davon ausgeht, wenn du jetzt sagst, okay, wir können das nicht mehr so hoch und der Bund muss Leute entlassen, dann hast du halt ja gewisse Kündigungsfristen und wenn die dann am 1.1. nicht mehr arbeiten sollen, die Leute, weil kein Budget mehr für die da ist, dann musst du halt rechtzeitig die Kündigungen aussprechen. Und das ist halt so ein ganz böses Ding. Und genau das ist halt auch sowas, wo dann halt die Verantwortung für wir schmeißen Leute raus nicht mehr nur beim Bundesvorstand liegt, sondern die 17 Landesschatzmeister dann halt mit im Boot sitzen. Also es ist nicht nur, wir treffen uns und so machen Dings. Also wenn dann blöde und böse Entscheidungen kommen, dann ist nicht nur der Bufo dran, sondern auch die 17 Landesschatzmeister mit, die da drin sind. Also die müssen das halt mittragen. Es gibt eine Geschäftsordnung und die muss mindestens drei Viertel der Mitglieder zustimmen. Die müssen wir noch meißeln. Das wird nochmal eine Heidenarbeit. Die wird dann auch veröffentlicht, steht so in dem Satzungsantrag drin. Der wird einberufen, entweder vom Bundesschatzmeister oder wenn drei Landesschatzmeister das wollen. Und wir sind beschlussfähig, wenn zwei Drittel anwesend sind. Also, und zwar nur zwei Drittel. Wie gesagt, wenn der Bundesschatzmeister nicht kann, hat er Pech, wenn er keinen Vertreter schickt. Dann tagt das Ding trotzdem. Und ihr könntet euch dann quasi in der GO festlegen, dass ihr euch oben am Bild treffen könnt und Nino Real Life euch irgendwo treffen müsst. Genau, ne, das sowieso. Also Real-Life-Treffen wollen wir ziemlich vermeiden, weil wir selber sowieso alle wenig so Real-Life-Zeit haben. Wir machen dann, können auch Mumble-Sitzungen machen. Genau, das ist auch kein Problem. Teilweise werden die dann aber halt nicht öffentlich sein aus Gründen. Deswegen steht es halt dann auch drin, dass dann ein Ergebnisprotokoll veröffentlicht wird. Aber gibt halt so Sachen, die man aus Datenschutzgründen und so weiter nicht gerade öffentlich machen kann. Entweder machen wir die dann real life oder in einem geschlossenen Mumble. Aber ansonsten, ja, sollte da auch stellenweise Öffentlichkeit sein, möglich sein. Oder wir hängen das einfach an jährlich gibt es zwei Verwaltungstreffen und machen die Real-Life-Treffen da mit, wenn nichts Wichtiges ist. Und wenn was wichtig ist, dann halt zwischendurch mal. Weil Mumble ist halt einfacher wirklich, als wenn du jetzt kurzfristig dir freinehmen musst, um irgendwo hinzufahren. Gut, also meine Fragen hast du alle beantwortet. Ich weiß nicht, ob du nochmal dazu kommst, in den nächsten Wochen das mal kurz so zusammenzuschreiben, dass Menschen das verstehen und wir das halt dann mal über Listen schicken können und den Menschen direkt kommunizieren können, von denen wir wissen, dass die da hinfahren. Weil ich bin der Meinung, der Antrag ist ziemlich lang, er ist nie modular gestellt und wir haben relativ wenig Zeit. Entweder kommt es dazu 10.000 Fragen oder die Menschen werden damit komplett überfordert sein und sich am Ende überfahren fühlen, im schlimmsten Fall. Ich werde ihn mal nehmen und den mal auf die Mailingliste kippen und dann die Fragen dort beantworten, was wahrscheinlich einfacher ist, als das ins Blaue zu sagen. Der ist aus Gründen nicht modular gestellt, weil wenn du den modular bestellst, kann es das passieren, dass du eine Module rausgewürfelt werden und du bräuchtest aber eigentlich alle. Also wenn du was rauswürfelst, ist es halt, brauche ich den Antrag nicht mehr. Der ist aus Gründen so gestellt, also aus Gründen allein gestellt, ohne Alternative für, wenn er nicht angenommen wird. Ja, das geht ja de facto darum, der Bund braucht mehr Geld. Wir hätten auch anders machen können, wir hätten einen Satzungsänderungsantrag stellen können, der den parteiinternen Finanzausgleich komplett umwürfelt. Wenn du mal Kevin triffst, kannst du ihn ja mal fragen, wie lange die gebraucht haben, um das Ding zusammenzuschustern. Das hätten wir nimmer geschafft dieses Jahr. Und wir brauchen halt was, weil wie gesagt, ab nächstes Jahr rechnen wir damit, dass wir 600.000 Euro weniger bekommen als Partei. Und das geht hin. Und dann musst du halt sehen, dass dann dieser Bund mit 140.000 plus Mitgliedseinnahmen das, was er jetzt macht, nicht mehr deckeln kann. Also, aber wir haben es halt in der Satzung stehen. Und das ist hier im Moment der einfachste, gangbarste und weniger böseste Weg, um da was machen zu können, dem Bund mehr Geld zu geben. Außer natürlich, wie Loder sagt, wenn das nicht angenommen wird, Bund stellt Rechnungen. Dann ist zwar der Bundesvorstand böse, machen kannst du aber nichts. Weil ist so und dann bezahlst du es halt trotzdem. Und wie gesagt, es ist halt der einfachste Weg, ohne den großen Fu. Ausgleichstopf neu aufzurollen, was irgendwann wohl doch mal sein muss, je nachdem, wie die Einnahmensituation wird. Wenn sie besser wird, nicht, aber wenn sie noch schlechter wird, musst du dann auch noch mal wirklich da ran. Aber es ist halt das Einfachste. Und wenn das diesen Topf, diesen zweiten Topf oder diese Umschichtung zum Bund, irgendjemand gibt dem Bund dieses Geld. Wir können es per Zuschüsse machen, wie wir es dieses Jahr gemacht haben. Dann kommt der Bund und sagt, gebt uns mal bitte dafür Zuschuss, gebt uns mal bitte dafür Zuschuss. So, dann hast du das Problem, okay, hast du Landesverbände, die den Bufo mögen, die geben dem das. Hast du Landesverbände, die den Bufo nicht mögen, die geben dem das Geld nicht. Wenn er aber das Geld nicht zusammenbekommt, muss er trotzdem irgendwo sparen. Und um diesen ganzen Streitereien aus dem Weg zu gehen, ist das uns eigentlich. Und das ist die kleinste und einfachste Möglichkeit, da was zu ändern, ohne wirklich groß ranzugehen. Und in der Zeit, die wir haben, weil wir haben dieses Jahr nur diesen einen Parteitag, der jetzt ist. Und davor brauchst du halt das, weil wir das halt in der Satzung stehen haben mit diesem blöden Ding. Also muss ein Satzungsänderungsantrag sein. Es kann nicht bloß der Bufo beschließen, wir ändern das jetzt. Das geht nicht. Und das ist halt das Problem. Die Zeit, die fehlt, um ganz böse reinzugehen, beziehungsweise das ganze Ding groß aufzurollen, wo du wahrscheinlich hinterher wieder keine Mehrheit bekommst, weil alle an ihrem Geld hängen. Und deswegen halt, setzt den Landesschatzmeister. Normalerweise, wir haben auch grob drüber nachgeguckt, in den Gesetzen, wegen Ausschüssen. Normalerweise ist es eigentlich ein, wenn du es nimmst, ein Fachausschuss. Da haben wir das Glück, dass ein Fachausschuss vom Vorstand berufen werden kann, die Mitglieder. De facto sind wir jetzt doppelt berufen. Also die Landesschatzmeister werden von ihren Mitgliedern sowieso, von ihren Landesmitgliedern gewählt und nicht bloß berufen. Und der Bufo akzeptiert es sozusagen, dann diese Satzung. Wenn wir ein normaler Ausschuss wären, müssten wir sogar von Bundesparteitag gewählt werden. Deswegen haben wir dazu gar noch reingeguckt, wie wir das machen, dass uns das nicht auf die Füße fällt. Also, da es nur um die Finanzen geht und so, das ist halt ein Fachausschuss und ansonsten ein allgemeiner Ausschuss, da müssten sogar die Mitglieder von dem Bundesparteitag dazu sogar gewählt werden. Also es sind ziemlich froh und wie gesagt, das ist jetzt im Moment das Einfachste. Ob das dann der Weisheit letzter Schluss ist und wie gesagt, das ist, aber wir brauchen halt was für nächstes Jahr. Und ab nächsten, eigentlich ab diesem Jahr, wer seinen Landesverbänden was Gutes tun will und der Partei dieses Jahr noch Geld. Für 17, also das Geld, was wir für 16 kriegen, haben wir keinen Einfluss mehr drauf, das ist in 14 durch. Aber das Geld, was wir 17 bekommen im Jahr der Bundestagswahl, das ändern wir jetzt mit den Einnahmen dieses Jahres. Und für 19 und so, was für Sachsen dann wichtig ist, ist es halt die Jahre 17, 16, 17, 18, nee, 16 und 17, die sind wichtig. Da brauchen wir eigentlich Einnahmen. Wie gesagt, Michmo, du hast zwar recht, dass einige Landesverbände das damit machen, aber die Zahlerlandesverbände können das mit Reisekosten machen. Die Nehmerländer wie wir jetzt, die dann diese 20.000, 30.000 Euro weniger aus dem Topf bekommen, weil einfach weniger in diesem Topf drin ist, die hilft diese Reisekosten-Dinger nicht. Die haben das halt als Ausgaben weniger, aber damit bekomme ich diese 20.000 Euro nicht rein. Und wie gesagt, ich muss mich jetzt erstmal da hinsetzen und mal grob drüber gucken, wo wir wirklich diese 20.000 einsparen können. Wir haben zwar, ich guck da nochmal, wir haben zwar jetzt Mitte des Jahres und nicht viel ausgegeben. Gucken wir mal, ob wir die Hälfte von dem Budget schon ausgegeben haben, aber ich glaube es fast nicht. Wir werden also nicht alles aufbrauchen von dem, was wir mal in den Haushaltsplan eingestellt haben. Aber wie gesagt, wir haben dann vielleicht 40, 50.000 Euro übrig am Jahr, wovon wir eigentlich einmal gesagt haben, 40, 20 halt für die Bundes- und 20 für die Landtagswahl schon zur Seite legen. Dann reden wir mal von 10 plus, wie gesagt, plus nochmal, reden wir mal davon, wir haben nächstes Jahr vielleicht 40.000 Euro, um irgendwas zu machen für das nächste Jahr. Aber die genauen Zahlen gibt es dann im Laufe der nächsten Woche, beziehungsweise bis zur nächsten Vorstandssitzung in 14 Tagen, habe ich das ganze Ding mal aufgearbeitet, wie das nächstes Jahr so aussieht. Und wie gesagt, diese 4.000 zusätzlich würde uns, die uns dieser Satzungsänderungsantrag mit diesem Budget für den Bund kostet, würde uns der Bund garantiert in Rechnung stellen. Also gehe ich davon groß aus. Aber da frage ich Lothar nochmal nach, was er sich so denkt, was er dann alles in Rechnung stellen würde an Bundesleistungen. Jo, finde ich cool. Guter Plan. Mit den 4.000 kann, denke ich, jeder leben. Wäre nur was sehr Marginales. Ich wollte mich nur absichern, dass es nicht passieren kann, dass irgendwer der Meinung ist, wir müssen jetzt 30 Personen im P-Shop anstellen. weil die ganz viel versenden müssen und liebe Landesverbände, ihr habt ja gesagt, ihr beteiligt euch, bezahlt das mal mit, sondern dass ihr dann halt zwingend gefragt werdet als Schatzmeisterclub und da entsprechend intervenieren könntet. Sowas wird nie passieren, total abstruses Beispiel jetzt, aber nur als Nachfrage. Danke, Anru, danke für die Ja, weit ausgeholten genau. Vorträge. Genau, also alle Ausgaben vom Bund stehen sowieso, wollen wir sowieso mal auf den Prüfstand stellen. Das heißt natürlich, dass dann auch die Landesverbände ihre eigenen Ausgaben auf den Prüfstand stellen müssen, weil wir können schlecht mit dem bösen Bund wettern. Er gibt für irgendwas zu viel Geld aus und wir schmeißen selber das Geld zum Fenster raus. Aber ja, auch wie gesagt, Personal und der Bischof muss sich selber tragen. Im Moment ist es halt Go Gordon, der das alleine schmeißt. Der auch einen Kredit bekommen hat, hat er gesagt, vom Bund, den er zurückbezahlt. Gordon könnte Hilfe gebrauchen, ja, aber ob die Hilfe unbedingt wirklich angestellt werden muss, wie du jetzt mal gesagt hast, nein, glaube ich auch nicht, dass wir uns das leisten können im Moment. Wenn der P-Shop mal wirklich richtig super funktioniert und richtig viel Umsatz macht, dann kannst du drüber nachdenken. Es ist genauso mit der Buchhaltung. Wir könnten die Buchhaltung an das Dings auslagern, an den Bund auslagern. Ich habe aber im Moment keine großen Kosten mit der Buchhaltung und da ich sie noch, sagen wir so, ich sie jetzt im Moment nebenbei hermachen kann, und ich meistens mache, wenn ich sowieso nichts anderes machen kann, geht das. Aber es kann halt Landesverbände geben, wo es halt, wie halt sagen, okay, wir lagern es an den Bund aus, dann bezahlen sie jetzt schon Geld dafür. Es ist halt alles, wir müssen wirklich umdrehen und wir sind wieder mal irgendwie ein bisschen zu spät dran. Uns hat das halt wirklich ganz böse mit diesem Rückgang von den Mitgliedsbeiträgen und den Spenden erwischt. Und dass es wirklich so weit runter geht, konnte wahrscheinlich keiner so richtig ahnen. Aber jetzt ist es halt so und wir müssen ganz schnell und erstmal für mindestens ein, zwei Jahre das sehen, dass wir das Ding am Laufen halten. Weil wie gesagt, sonst sieht es ziemlich duster aus. Keine schönen Abschlussworte, aber ja. Ja, ich weiß. Ich habe das heute auch, wie gesagt, wo ich habe am Wochenende das Google-Dings auch als erstes mal nach langer Zeit mal wieder aufgemacht und reingeguckt und wo ich die Zahlen gesehen habe, war mir auch nicht mehr nach Lachen zumute. Ja, wobei immer alles nach auf Gedeih und Verderb aufrechterhalten, Boni immer die beste Lösung ist. Gut, wir hatten noch ganz viele andere Anträge. Ich denke, wir werden in den nächsten Tagen zu den Sachen, die wo Marcel, Marc und ich dabei waren, jeweils was schreiben, das jeweils auf den Vorstandsblock werfen und den Leuten dann den Vorstandsblock über Mailinglisten verteilen und hoffen, dass das dann insgesamt jemand liest. So hatten wir so ein bisschen abgesprochen, Marc, noch als Ergebnisse der Marina. Ich habe heute noch nie angefangen, weil war halt beim Doc. Rücken ein bisschen und so. Wird aber auf jeden Fall morgen. Na, wie war denn eigentlich die Stimmung? Stimmung war sehr gut. Wir hatten eine Demo mit eingebaut. Das fand ich auch eine coole Idee. Ansonsten war halt viel Vorstellung von Anträgen ein großer Punkt. Marc muss einen sehr schönen Strategievortrag gehört haben. Der muss richtig klasse gewesen sein. Hat er uns im Auto nochmal erzählt und es war meine erste und bisher einzigste Marina, deswegen kannte ich das nie. Ich hatte gedacht, dass ein bisschen mehr Festlegungen da getroffen wären, so im Vorfeld, dass das jetzt nur Vorträge waren, wäre dann mein einzigster negativer Punkt daran gewesen. Ansonsten waren die Menschen sehr gut gelaunt, sehr freudig gestimmt und das hat auch die Abschlussrunde insofern wieder gespiegelt. Marc, du noch was dazu? Bist du noch da? Marcel, seid ihr noch da? Hallo, Test. Test, Test, Test. Ne, ich habe Ja, ich sehr bin auch noch lustige da, ja. Geschichten nur gehört aus anderen Landesverbänden über sehr lustige Jahre und sehr lustige Zeiten. Also gemessen daran, wie es bei einigen eigentlich aussieht, war die Stimmung unglaublich gut. So, ich mach mal weiter. Crypto-Party Görlitz, öffentliche Lesung Görlitz, hatten wir ja gesagt, finden wir beide cool. Hatte ich Caro zurückgeschrieben, kam noch nichts wieder. Wird sicherlich noch was kommen. Kommen wir zur Kalenderkontrolle, die ich nicht vorlesen muss, mache ich trotzdem. Morgen wieder Teamfolge F-Runde im Mumble. Schreibe ich auf jeden Fall wieder was ins Pad. Mal gucken, ob ich es hinschaffe. Gehen wir nicht davon aus, dass Flo morgen später ins Bett geht als heute. 16.06. Stammtisch Westsachsen. Gehst du hin, Anno? Ja, deswegen ist es halt gleich noch morgen. Sehr schön. Du kannst ja mal kurze Zusammenfassung geben. Also, ich habe das Protokoll leider immer noch nie geschrieben, weil mir jetzt die Leute fehlen, die da als Zeugen dabei waren. Also der RV Westsachsen, nur so als Info hätte man irgendwann mal sagen können, einstimmig aufgelöst. Hiermit muss noch in die SMV eingestellt werden, Marcel, falls du das irgendwie noch hörst. Ansonsten dann zum nächsten Parteitag. 17.06. Stadtrat Leipzig, 18.06. Stadtrat Dresden und am 19., 20. und 21. Bund der Republik Neustadt mit Hüpfburg, Zuckerwatte, was auch immer, Claim Swimmingpool und am 20.06. ab 9 Uhr der Baumwollbaum in Chemnitz mit Bällebad. Ja, die Woche drauf dann Bürgersprechstunde Chemnitz und Kryptoparty Chemnitz am Mittwoch. Ebenfalls dann Bürgersprechstunde im Haus Chemnitz, Vorstandssitzung in Dresden und Vorstandssitzung in Leipzig. Die Woche darauf haben wir dann wieder LAFO-Sitzung. Am 25. und 26.7. Bundesparteitag in Würzburg, Anruhr, aktueller Stand zum Bus. Muss ich noch dringend drüber rennen und ihm sagen, dass er doch stattfinden wird, oder? Glaube ich nicht, ne. Gut, aber aus Sachsen-Anhalt soweit keine Rückmeldung. Deswegen gehe ich davon aus, dass da auch keine Leute mehr mitkommen. Oder zumindest nicht so wesentlich viele, falls sich noch was ergibt. Ich habe kurze Wege, einfach Bescheid geben. Ich hatte nur gesehen, dass der Mailingliste darüber jetzt in ein paar Threads offen waren. Ansonsten haben wir keinen Nozigida mehr. Dafür macht jetzt Pro Chemnitz Demos, ne? Das ist ja viel besser. No Legida und No Pigida, immer noch wegen den aktuellen Vorkommnissen. Ja, und wir haben offene Baustellen. Der Herr Roth hat einen Mailinglisten-Mod gewonnen, zumindest einen Admin. Gehe ich da richtig in die Annahme? Ja, wobei wir dann nochmal im Geschlossenen nochmal was reden können, aber wenn du mir die Zugangsdaten besorgst, dann kann ich die Leute freischalten, die da drauf wollen. Gut, I'll care for it, ansonsten alternativ mag, wenn er bessere Kontakte hat, aber das ist nie ganz so schwer, wenn man ein bisschen geguckt, kommt man ran. Sonst noch von eurer Seite irgendwelche weiteren offenen Baustellen, die wir jetzt hier öffentlich besprechen? Nur da stehen ja noch Crypto-Party Görlitz und öffentliche Lesung Görlitz, oder war das nur der Erwähnung wegen? Das war, hatten wir letztes Mal behandelt, ach du warst nicht da, Marc, okay. Caro hatte ja angefragt, wie wir dazu stehen, was wir darüber denken, hatten wir das letzte Mal darüber geredet und haben ihr auch entsprechend geantwortet und kam noch nichts wieder von ihr. Dann können die Punkte ja eigentlich auch weg, oder? Wir glauben, dass Caro sich dazu nochmal äußern wird. Ja, können sie löschen, dann wieder reinkopieren, können sie aber auch drin lassen. Ich dachte eigentlich, dass diese Woche schon was von Caro da ist. Gut. Wir kommen zu den Berichten aus den Kreisverbänden. Wir sind eigentlich schon über die Pausenzeit drüber. Will jemand dringend rauchen? Dann könnten wir hier nochmal unterbrechen, ansonsten würde ich das durchziehen. Nee, mach mal fertig. Gut, UV Neustadt, tut Dinge, habe ich letztes Mal was gelesen, war mal wieder was auf dem Blog. Empire hat einen kleinen Bericht aus Bautzen reingehauen. Planung HV und Auflösung, Umwandlung IQ sind ja schon länger bekannt. Und das Plakatekleben, über das wir im OTRS vorhin mal kurz debattiert hatten, ob es ein Antrag ist oder nicht. Mitglieder Ideen suchen, finden, ja, ist ja grundsätzlich was Gutes. In Chemnitz, Marc, du kannst ja kurz... Ich habe schon reingeschrieben, ist vor allem halt immer noch ein bisschen Vogelfutter, dann war jetzt der CSD und die Vorbereitung für den Baumwollbaum am nächsten Wochenende. Sehr schön. In Dresden ist nochmal ein Oberbürgermeisterwahl in 4 Wochen, also jetzt nicht mehr in 4 Wochen, in 3 Wochen ist Nachwahl. Bundesrepublik Neustadt wird sein, wo wir allen Menschen erklären müssen, dass Dirk Hilbert den Lustgarten nicht wollte. Und ansonsten tut ihr auch in Dresden Dinge, demnächst vielleicht auch ein bisschen Vogelfutter, wer weiß. Erzgebirge kam wieder eine Mail rein, Marcel, sollten wir nochmal drüber reden, die wieder an alle Mitglieder zu schicken, weil da wieder ein ganz toller Verband irgendwas gefragt hat. Görlitz, warten wir auf die Antworten aus den beiden Aktionen, die Caro letztens angesprochen hatte. Leipzig habe ich derzeit keine Infos, könnten wir mal uns wieder in Verbindung setzen, denn meistens die Landratswahl leider gescheitert, aber das Bündnis aus den vier Parteien hat sich dann doch irgendwie festgelegt, oh, weiterhin zusammenzuarbeiten, was ja nicht ganz schlecht ist als kleine Opposition. Mittelsachsen, Leipziger Umland, nichts Neues und RV Westsachsen offiziell aufgelöst. Protokoll dann, sobald einer der beiden Zeugen, die zum Auszählen mit dabei waren, dann da ist, dann hochgeladen und an alle versendet. So, wir haben einen neuen Landesgeschäftsstellentermin zum gemeinsamen Treffen. Das ist der 17.06. Da wird es um die BRN-Vorbereitung gehen. Das ist dann am Mittwoch. Wird Zeit, ganz dringend, muss mal wieder aufgeräumt werden. Und genau, Marcel hat etwas Tolles eingetragen. Dann Marcel, dann erzähl mal. Ja, hier wegen LMV. Ich habe halt überlegt, weil ich meine, wir waren ja jetzt Ende Oktober, glaube ich, Anfang November war, halt ein Jahr. Wir haben jetzt Mitte des Jahres sozusagen erreicht. Und ich weiß halt nicht, weil je früher, desto besser, wie ich irgendwie finde. Weil, ja, man kann man vorher wieder ein paar Grillen machen, Mammels, Leute können sich überlegen, ob sie kandidieren wollen oder nicht. Man kann schon mal in Ruhe nach einer Location suchen, damit das alles halt vielleicht nicht alles so in den Stress ausartet, was man hat, das hat man. War halt nur so eine Überlegung, ob wir uns irgendwie für uns selbst als Vorstand eine Zeitlinie setzen wollen, wie wir wann, wo halt anfangen mit Ausschreibungen und wie auch immer, eben damit das eben nicht vergessen wird und das halt dann irgendwie halt auch nicht im Stress ausartet und vielleicht halt wirklich mit ein bisschen Vorbereitung, dass man halt sagen kann, wann versammelt wieder sonntags die Leute im Mumble und wie auch immer halt, keine Ahnung. Deswegen steht dieser Trupp einfach so da drinne. Ich wäre ja für jetzt sofort ausschreiben und laufen lassen bis Ende August. Bin dafür. Weil dann sind wir über die Ferienzeit drüber weg. Also du kannst ja nicht damit rechnen, dass alle in den Ferien immer irgendwie da sind und Zeit haben. Aber bis Ende August und dann bleibt uns immer noch locker 2 Monate Zeit, um das Ding zu organisieren. So in etwa dachte ich mir halt, dass man halt einfach sagt halt hier, dann hat man die Ausschreibung weg, den Ort halt vielleicht und dann kann man halt in Ruhe organisieren und machen und tun. Ja, können wir ja, wenn wir uns in 2 Wochen eh dann wieder treffen. Dann können wir das einfach beschließen und dann haue ich das auf die Liste und wie auch immer alles. Und dann können wir auch vielleicht gucken, dass wir eine kleine Zeitlinie, kann man auch mal sagen, halt Anträge, dass halt einfach alle informiert sind, alle Bescheid wissen und sich auch jeder einfach mal so ein bisschen Gedanken machen kann hier. Wir wählen einen neuen Vorstand, wir wählen ein neues Schiedsgericht, neue Kassenprüfer, neue Ombudspiraten. Und da kann sich ja jeder vielleicht mal Gedanken machen, ob er halt für das ein oder andere kandidieren will oder nicht. Jo, müssen wir auch nie zur nächsten Sitzung einen Beschluss machen. Ich glaube, das reicht, wenn wir das im Umlauf ausformulieren. Haben wir aber die nächste Woche jetzt mal Zeit, das dann in Ruhe zu machen. Gut, wenn es das war, dann haben wir es jetzt 23:20 Uhr. Damit haben wir das Ende des öffentlichen Teils erreicht. Ich danke allen Zuhörern, Interessenten und Nachhörern der Aufzeichnung und wünsche euch allen noch einen schönen Abend, schönen Tag. Bis in 2 Wochen. Wieder am Montag. Tschüss.